Heute sind wir eher im praktischen Feld unterwegs, nämlich zu schauen, inwieweit ein lokales Interesse, Engagement, sowas wie UFO-Uni, die ja angewiesen ist oder entstammt einem ganz konkreten Raum, konkreten sozialen Rahmen auch, mit ihrer Arbeit fruchten kann. Ja? Also ist sie begrenzt auf den Raum? Wie sieht es darüber hinaus? Was sind die Bedingungen dafür? Und so weiter und so fort. Ich habe als Opener, also wie es halt immer so ist, der Zufall es will, bevor ich die Gäste vorstelle, die ihr sonst jetzt alle kennt, als zu zeigen, dass dieses Thema jetzt nicht nur eins von uns ist, sondern präsent ist auch in den Medien, in Diskursen, ein Beispiel fiel mir über den Weg. Vorgestern Mittwoch, gestern war das 23. Juni, der Herr sehr geehrte Joachim Gauck in seiner Rede, wir brauchen Bürgersinn in allen Schichten, hört sich auch erstmal an, so an wie Bürgersinn, Untertitel, der rot-grüne Kandidat Joachim Gauck ruft zu demokratischem Engagement auf und redet so, als sei er schon Präsident, okay. Aber zentrale Engagement. Worum geht es im Artikel? Klar, jetzt erstmal die große Eröffnung, dann zum Kern. Jenseits, so schreibt die Autorin, aller parteipolitischen Taktiererei, also durch alle Gremien durch und durch alle Fraktionen, sei man doch, wurde der Aufruf von Joachim Gauck, also Beifall aufgenommen, nämlich der nach mehr demokratischem Engagement und auch die Dringlichkeit dessen. So, jetzt wird er zitiert, also jetzt Zitat, ich träume von einem Land, in dem ich nicht nur zufrieden bin, weil seine Institutionen funktionieren, sondern dass, also das Land, imstande ist, sich selber aus der Unkultur von Angst, die haben wir es wieder, Resignation und Tristesse zu erlösen. Jetzt geht die Autorin weiter, statt auf die eigene Ohnmacht zu verweisen und auf Versäumnisse der Politik, sei die Bürgergesellschaft gefordert, sich stärker einzubringen und ihre Lebensbedingungen selbst zu gestalten und zu verbessern. Jetzt nochmal Gauck. Wir brauchen Bürgersinn in allen Schichten, sagte ostdeutsche Theologe, bla bla bla. Wir brauchen Bürger, die je nach ihren Möglichkeiten Verantwortung für diesen, unseren gemeinsamen Staat tragen, unabhängig von ihrer Herkunft, auch von ihrem sozialen Status, unabhängig von ihrer Kultur, Religion und Ethnie. Zitat Ende. Das wird am Ende nochmal bestärkt, also jetzt rede von sozialem Engagement, jetzt fragt wofür, hier merkt man schon mal, für diesen Staat, indem er nämlich ex negativo, also sozusagen in der Negation, das, was nicht möglich ist, nochmal den Gedanken für diesen Staat stark macht. Er sagt dann nämlich, lalala, also Abgrenzung, einen Systemwechsel zu fordern, also im sozialen Engagement, ne, wenn man auf die Straße geht, also einen Systemwechsel zu fordern oder gar Abschaffung des Kapitalismus, nannte Gauck entgegen, Zitat, Flucht aus der Verantwortung. Und jetzt geht es nochmal zum sozialen Engagement. Dem Bundespräsidenten sagte der Kandidat am Ende seiner Rede, sehe er in der Rolle des Ermutigers, auch für all jene, die sich in sozialen Netzwerken und ehrenamtlich engagieren. Und er sehe sich, das ist jetzt also kein vollständiger Satz, als einen Vermittler zwischen Regierten und den Regierenden. So, ne? Man merkt erstmal, soziales Engagement ist ein Tipp. Auch er verweist mehrmals explizit drauf, das ist anscheinend so ein Schlagwort geworden. Und man merkt aber gleich, dass an dem Engagement erstmal gar kein Inhalt klebt. Ne? Das ist einfach nur ein Engagement, man fragt sich wofür. Also er greift hier eine Stimmung auf, die allerorts zu finden ist und wie ein Grummeln über die Situation, die ökonomische und politische, sagt, ihr habt ihr Recht und wendet hin zu einer Verantwortungsgefühl und zwar jetzt nicht für das sozusagen Selbstermächtigung, sondern für diesen Staat. Also man sieht, diskutabel. Dann klickert es bei mir im Kopf und dachte, jetzt kommt ein schönes Beispiel. Die sozusagen grenzenlose Verantwortung, also auch die unhinterfragte Verantwortung des Einzelnen durch alle Schichten, Ethnien, Sozialstrukturen für diesen Staat. hatten wir schon mal vor ein paar Jahren. Ihr wart ja noch ein bisschen jünger, aber ich habe das mitbekommen. Und zwar so ziemlich genau ein Jahr vor der letzten Weltmeisterschaft. Ich habe das als Folie. Du bist Deutschland. Da auch. Ich kann das mal rumgehen. Ich habe mal drei Sachen rausgenommen. Es ist ja eine riesige Kampagne gewesen mit, ich weiß nicht, wie vielen Annoncen. Ich glaube, 2 Dutzend oder so. Ich habe mal rausgenommen, du bist Ludwig Erhard, aha, Ökonomie. Du bist Albert Einstein, aha, Bildung. Und du, jetzt eine geschuldet der Situation, du bist Franz Beckenbauer. Da gibt es immer bei dieser Kampagne nebenbei kleine Texte. Also, ne, wir haben jetzt erstmal Gauck, der von oben verordnet Verantwortung. Und jetzt haben wir, du bist Deutschland. Man merkt, es ist ein ganz anderer Adressat und wird in einer ganz anderen Instanz untergejubelt. Zu Ludwig Erhard steht, du glaubst, dass ein Wunder das Ergebnis harter Arbeit ist, dann hast du etwas mit Ludwig Erhard gemeinsam. Sein erklärtes Ziel, Doppelpunkt, Wohlstand für alle. Dafür hat er gekämpft und geschuftet. Auch du kannst dir dein Wunder erarbeiten. Ob du dein Ziel erreichst, entscheidest du, nicht das Schicksal. Also hier schon mal, dass man, dass ich als Adressat, also ich, du, angesprochen bin und das Maß des Ganzen erschien. Also als ob es an mir hängt, was zu bewerkstelligen. Also soziales Engagement ist hier hinfällig, weil sich hier eine Obrigkeit komplett verabschiedet, sagt, also was Deutschland ist, das sind nicht wir, das ist nicht die Institution, sondern das bist du. Du bist komplett frei, schrankenlos, es liegt nur an dir, die innere Einstellung zu finden. Es wird zum psychologischen Problem, es beschränkt dich nichts. Sozusagen im gleichen Geist ist dann die Passage zu Albert Einstein geschrieben, wo dann in der Mitte kommt, sich zu unterschätzen bringt nichts. Wer dagegen alles aus sich herausholt, kann nach den Sternen greifen, in Alberts Fall sogar im wahrsten Sinne des Wortes. Also auch hier wieder überhaupt nicht mehr gefragt, also ist auch wieder ganz tagesaktuell die Frage der Korrelation zwischen Bildung und sozialen Background. Auch nicht, dass Bildung gar nicht frei von Institutionen ist. Also wer ermöglicht sowas, wer profiliert gewisse Bildungseinheiten und so weiter. Und schon gar, also gerade im Sinne Du bist Deutschland, auch historisch borniert, kann man sagen, wenn man weiß, dass Albert Einstein mit 19 Jahren seine Staatsbürgerschaft seine Leute aufgegeben hat, weil er mit Deutschland nichts mehr zu tun haben wollte. Also man kann sozusagen im Einzelfall aufhalten. Was hier spannend ist, dass man selbst als Berufungsinstanz wird und Deutschland erscheinen wird sozusagen als komplett frei. Es liege nur an dir, dich frei zu entfalten. Also ein komplett apolitisches und historisches Phänomen. Wo sie also die Frage der Verantwortung ganz anders stellt. Ne? Es gibt keinen Gegner. Sagen, du musst dich selbst aus mit dem Schopf aus der Misere ziehen. Gut. Im Prinzip, das sind die zwei großen ideologischen Aufladungen von Verantwortung, wo es halt passt und wo nicht. Was man da jetzt an Fragen ableiten kann, sind die zentralen, die auch, glaube ich, für diesen Abend ganz spannend sind, wenn man die verfolgt. Die da sind, wo, wann, also gibt es Unzufriedenheit? Was ist der Gegenstand dieser? Wo formuliert sich dieser? Wie vergewissert sich diese Unzufriedenheit? Dann zweitens, wie organisiert diese Unzufriedenheit sich, um irgendwie sozial zu wirken? Also, bin ich es? Nichts gegenüber? Muss ich, also, oder bin ich schon vereinnahmt für das komplette Gemeinwesen? Durch alle Ethnien, durch alle sozialen Strukturen, durch alle Professionen, so wie es Gauck fordert? Also bin ich sagen schon eingekauft und wieder auf mich selbst zurückgeworfen oder gleich ein Agent für das Ganze? Gibt es dazwischen irgendwas? Und vor allem, gibt es einen Grund, der irgendwie vermittelt zwischen dem, was ich sozusagen anthropologisch bin, ja, oder politisch geworfen, und dem, was ich sozusagen als Sozialmensch eingekauft habe, nämlich irgendwie dazugehören zu müssen zu dem ganzen Großen? Und drittens natürlich, wie ist der Weg hin zu einer praktischen Lösung? Also wie kann man das Problem lösen? Eine Veränderung einer sozialen. Was ist das Maß dieser? Bin ich es? Ist es die Gesellschaft oder ist es irgendwas dazwischen? Das ist eine Frageperspektive, die erstmal ein bisschen die mit vielen zu tun hat, die auch, hoffe, dass man die auch ein bisschen sozusagen rechts und links davon diskutiert. So haben wir auch unsere Gäste sozusagen ausgewählt. Unser Silvia Terpe, Frau Dr. Silvia Terpe, promovierte Soziologin, also Uni, also die vom Deskriptiven her kommt, was so der Mensch und er als Sozialwesen ausmacht. Ich kann ja wissen auch nachher, was zu ihrer Arbeit erzählt. Alexander Klose, Mitarbeiter im Fonds Neuer Länder bei der Kulturstiftung des Bundes. Also jetzt nicht sagen, wissenschaftlich an dem Thema, sondern eine Institution der Strukturen, also eine Institution, die sich selbst sensibel sieht gegenüber den Problemen, die diese aufgreift, projektiert und versucht, ja, zu diskutieren. Ralf Wendt, ohne Doktor, also promoviert, ein Meister des Praktischen, Ralf, Mitbegründer, so, ich weiß gar nicht, was offiziell, jetzt bei Corax, Chef. Ach, das ist offiziell. Wie heißt das? Geschäftsführer? Nee, Programmkoordinator ist das offiziell. Das ist mir sehr unsexy. Okay, Programmkoordinator bei Radio Corax. Das Freie Radio in Halle, also ganz praktisch, mit der Frage immer wieder konfrontiert, welche Inhalte bringt man regional, was hat das mit Bildung, mit Medien zu tun und mit der Öffentlichkeit? Und auch mit Zugang. Und mit Zugang, genau. Also das heißt Herausforderung an diesem Abend, das sind halt drei komplett verschiedene Zugänge zu dem Thema. Und ich hoffe einfach, dass man jetzt darüber ein bisschen was klären kann. Also einerseits, was die Bedingungen des Menschen sind an sich, was die institutionellen Interessen sind, gibt es da Gemeinsamkeiten, Widersprüche, was denn die sozusagen einer Gegenkultur, einer Gegenbewegung, wie sie im freien Raum des Corax vielleicht versucht wird. Ja, das ist sozusagen die große, große Vorstellungsrunde gewesen. Silvia, magst du ganz kurz, damit man auch jetzt die Leute ein bisschen verorten kann, nicht jeder kennt ja jeden, was dein Background ist und vielleicht zwei Sätze zu deiner Arbeit, über die ich auf dich aufmerksam geworden bin. Okay, ja, wie schon gesagt, ich bin Soziologin. meine Schwerpunkte liegen im Bereich soziologische Theorie, Moralsoziologie und Emotionssoziologie. Also sehr allgemein interessiere ich mich für den Zusammenhang von Moral und Gefühlen. Also für die Frage etwa, inwiefern in unseren Gefühlen moralische Orientierungen zum Ausdruck kommen oder ob moralische Orientierungen oder Gefühle veränderbar sind oder auch wieder andersrum. Und genau dieser Zusammenhang hat mich auch in meiner Dissertation interessiert, über die du drauf gekommen bist, glaube ich, auf mich. Und zwar habe ich mich da mit dem Thema Ungerechtigkeit beschäftigt und habe erstmal die Frage gestellt, unter welchen Bedingungen Menschen bestimmte soziale Verhältnisse, bestimmte Formen des Miteinanders überhaupt als ungerecht wahrnehmen können. Also was sind die Voraussetzungen für die Möglichkeiten der Wahrnehmung von Ungerechtigkeit? Also ich gehe als Soziologin davon aus, dass es ein erklärungsbedürftiges Phänomen ist, dass es nicht selbstverständlich ist, etwas als ungerecht anzusehen. Und habe dann weiter gefragt, in welchen Ausdrucksformen sich diese Ungerechtigkeitswahrnehmungen artikulieren, also wie es zum Ausdruck kommt. Da spielen dann schon Gefühle eine ziemlich starke Rolle. Also man denke an Gefühle wie Empörung, rechtschaffener Ärger, aber dann auch sowas wie Ohnmacht oder Resignation. Und was wahrscheinlich für den heutigen Abend dann noch ein bisschen interessanter ist, habe ich dann noch die Frage gestellt, warum Menschen sich so selten gegen Ungerechtigkeiten auflehnen, also insbesondere in Form von kollektiven Protesten, kollektiven Widerstandsformen, ja, kollektiven Formen des Aufbegehrens. Denn was man empirisch immer wieder feststellen kann, ist, dass Ungerechtigkeiten zwar mitunter durchaus konstatiert werden, aber dass sehr selten nur dann wirklich ein kollektives Engagement auch nach sich zieht. Was häufiger der Fall ist, ist, dass man es halt erduldet, erträgt, im Prinzip nichts macht oder allenfalls irgendwelche individuellen Umgangsstrategien damit sich erfindet, die allerdings an dem eigentlichen Ursprungsproblem, was Ursache und Auslöser der Ungerechtigkeitswahrnehmung gewesen ist, also nichts verhindert. Also ich kann vermutlich heute Abend ein bisschen mehr drüber sagen, also was Nicht-Engagement auszeichnet und warum sich Menschen nicht engagieren, aber manchmal ist es ja auch ganz hilfreich, um das eigentlich interessierende Phänomen, also das Engagement, zu beleuchten. Nachmittag noch eingeworfen, Klammer auf. Wir sind jetzt heute eine ausgesprochen kleine Runde. Und der Aufruf, der sozusagen auch sonst immer in die große Runde ging, ist natürlich umso dringlicher. Es ist ein Gespräch, ja. Es ist jetzt kein Referat. Also wenn ihr Fragen habt, dann immer reinreden und nachfragen. Oder ja. Staffel starten. Kannst du kurz erzählen, was dabei, also ja, zu deiner Arbeit und ja, zwei, drei Sätze. Also vielleicht kurz vorne weggeschickt. Ich bin ja irgendwie also ein bisschen überraschend zu dieser Verantwortung für den Fonds Neue Länder gekommen. Ich arbeite seit einem halben Jahr für die Kulturstiftung des Bundes. Ich war vorher mehrere Jahre in der Wissenschaft tätig und davor irgendwie in der Kunst oder sowas. Ich bin promovierter Kulturwissenschaftler und Philosoph. Und ein zweiter Schwerpunkt, den ich in der Stiftung habe, ist die Entwicklung von Programmen. Beim Fonds Neue Länder geht es aber in erster Linie darum, dass wir Projekte in den neuen Bundesländern suchen, die sich sozusagen sich selbst ermächtigen, sich selbst aktivieren mit irgendwelchen künstlerisch-kulturellen Vorhaben, die aber nicht nur dazu dienen, oder nicht in erster Linie dazu dienen, dass man sich selber verwirklicht oder dann ein großes Publikum findet, sondern die in erster Linie so auf die Gemeinschaft, mit der Gemeinschaft gedacht und mit der Gemeinschaft entwickelt sind und auf dieses unmittelbare Umfeld oder auch vielleicht ein angrenzendes Umfeld ausstrahlen und das mit einbeziehen. Also der Hintergrund dieses Fonds, der Langform-Fonds zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements für die Kultur in den neuen Ländern heißt, ist eben genau in die Richtung, die du vorhin mit diesen Werbekampagnen da schon mal zitiert hast, dass es eigentlich darum geht, in einer Situation, in der man unterstellt oder vielleicht auch beobachtet, dass die Leute relativ lethargisch und irgendwie gefangen und unaktiv sind, das Heft selber in die Hand nehmen und sich überlegen, hier müsste man das und das machen und dann überlegen, wie könnte man das machen. Und wenn die das eine Zeit lang gemacht haben und dabei gute Ideen entwickelt haben und wir den Eindruck gewinnen, dass das irgendwie eine Zukunft hat und dass die das auch irgendwie handeln können, dann entwickeln wir mit dem zusammen sowas wie ein Fördermodell, überlegen, wie man in was man da Geld reinstecken könnte, damit sie diese Geschichte verwirklichen können. Das kann dann sein, dass es konkret um die Gestaltung, inhaltliche Gestaltung von irgendwelchen Festivals oder sonst wie künstlerisch-kulturellen Aktivitäten geht. Es kann aber auch sein, dass es eher darum geht, dass ein Verein oder irgendwie ein Verbund von Leuten in ihren Aktivitäten sichtbar werden, damit sie dann ein Argument an der Hand haben, vor allem von woanders her dann andere Gelder zu bekommen und sich zu verstetigen. Also wir sind sozusagen so eine Art Katalysator soll das eigentlich sein, dieser Fonds Neue Länder. Ja, es ist gar nicht so weit weg von dem, was Alexander gerade beschrieben hat, was bei Korax als Spagat oder Spannungsfeld auftaucht, da das ja eben, ich sag jetzt mal, auch ein Medium ist, wo es also schon darum geht, Dinge sichtbar, hörbar zu machen, zu fokussieren. Andererseits aber eben um die Stärkung sozusagen der Zweifelsfallmündigkeit derer, die theoretisch in Frage kommen, so ein Medium auch in Beschlag zu nehmen. Das heißt, das sind eigentlich zwei, ja, voneinander schon recht verschiedene Felder. Das eine meint eben erstmal, wie ist es möglich, dass Leute, die bis dato zwar irgendwie Mankos empfinden, die auch äußern können, also zu Wort kommen, eine Kommunikationssituation nutzen oder herstellen, zum anderen aber natürlich auch darüber nachzudenken, was kann denn sowas überhaupt bewirken? Also das alleinige Ermündigen ist eben nur ein Part der Arbeit bei Korax. Der andere ist schon natürlich auch das darüber nachdenken, ja, was tut denn das, wenn das einmal entsteht? Also wenn Leute jetzt ganz konkret eine Sendezeit für sich in Anspruch nehmen oder in einer Redaktion mitarbeiten, wie zum Beispiel der tagesaktuellen Redaktion bei Radio Korax, was heißt denn das für diejenigen, die da zuhören? auch vielleicht wiederum, das ist jetzt eher was mich persönlich dabei interessiert, gar nicht als Produkt, ja, ist das lukrativ oder nicht lukrativ oder so, sondern eher auch wiederum als Ermächtigung sozusagen zu verstehen. Also das Werkzeug Radio, sprich als Kommunikationsapparat, gar nicht im brechtschen Sinne, jeder kann, weil das ist dann auch wieder beliebig, das haben wir quasi im Internet stellenweise, sondern schlicht darüber nachzudenken, was kann das Werkzeug Radio leisten für einen gesellschaftlichen Diskurs über Inhalte. Und da ist, glaube ich, die größte Baustelle, was sind denn Inhalte bei einem freien Radio, wie können die auch selbst entstehen in so einem Konsortium von Menschen, die sich da gefunden haben oder gefunden werden müssen oder zu denen auch etwas getragen werden kann. Das finde ich dabei sehr spannend. Also was für eine Auseinandersetzung führt zu welchen Themen eigentlich. Es gibt ja niemanden, der ansagt, jetzt ist Gauck interessant. Es kann schon sein, dass Leute kommen und sagen, ich finde den also seltsam spannend. Ich kann auch gar nicht sagen, warum. Ich würde ganz gern, und dann geht eine Arbeit los, die irgendwann vielleicht darin mündet, dass on-air sowas stattfindet, muss aber nicht. Kann auch sein, dass dieser Diskurs innerhalb der Community Korax-Mitglieder bleibt, ohne rauszugehen. Was ich aber auch spannend finde. Gut. Jetzt hast du wieder den halben Schritt Gott sei Dank zurückgemacht, von Inhalt hin zu, wie kommst du zu den Inhalten? Also erst mal sagen, da kann man ja gleich von vorne anfangen. Ne? Also wie stellst du aus eurer Perspektive dar, was sind die, okay, für dich ist es die kleine Frage riesengroß, weil das überhaupt ein Thema ist, Silvia. Wann ist für die Leute, die ihr in eurer Arbeit begegnet oder die Themen, die euch begegnen, wann ist es für euch klar, dass es jetzt nicht ein persönliches Problem ist, was die Leute irgendwie aufreibt, sondern ein gesellschaftliches? Silvia, bei dir, also bei dir ging es ja darum, Empörung und so weiter. Wann ist der Punkt, oder hast du das irgendwie beobachten können, oder in deinen Untersuchungen, die du konsultiert hast, sehen können, wann ist der Punkt, ist, dass die Leute begreifen, dass es halt nicht eine Marotte ist von denen, dass die irgendwie selbst an der Welt kaputt gehen, sondern dass die Welt einen zermürbt? Also erstmal ganz, das klingt wie eine Ja-Nein-Frage, meint aber tatsächlich so, gibt es da irgendwie einen Bereich? Was ist die Bedingung dafür, dass Leute das begreifen? Weil die dann auch, beschäftigt euch eigentlich mit allem. Was sind dann die Themen, wo ihr sagt, das sind die gesellschaftlichen? Und das im Prinzip ist das eine Überführung zu, sagen die den Kreis geschlossen, zu was du gerade meintest, wann entstehen die Inhalte, was sind die Inhalte, die diskutiert werden. Aber gerne mit Silvia anfangen. Also wann ist der Punkt, wo Leute sagen, das ist jetzt nicht mehr mein privates Problem, sondern das ist gesellschaftlich verursacht oder bedingt? Na, das ist total schwierig zu beantworten, ja. Ja. Sorry. Also, um vielleicht mal noch eine Unterscheidung aufzugreifen, die du auch mit drin hattest, es schwingt so ein bisschen mit, so berührt es nur mich selbst oder ist es vielleicht ein gesellschaftliches Problem? Das würde ich so erstmal nicht aufreißen, also denn jedes Problem fängt bei mir selbst an. Also ich muss davon berührt sein, also es muss mich irgendwie betreffen und ich muss in meinem Empfinden davon irgendwie bewegt werden. Und das kann natürlich erstmal ein sehr persönliches Interesse sein, was dahinter steckt. Und ob daraus dann irgendeine Form von größerem Engagement wird, das hängt immer dann auch davon ab, also welche Artikulationsform ich habe. Es kann auch sein, dass ich am Anfang erst so ein sehr diffuses Gefühl habe, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann im Zuge der Auseinandersetzung damit möglicherweise zu dem Eindruck dann komme, also es ist ein größeres Problem, was es nicht nur mich selbst betrifft. Ist das eine Frage der Form oder des Inhalts? Du meinst, es sind Ausdrucksformen. Was ist denn Inhalt? Also ja, aber ich würde das nicht so ganz scharf trennen, denn quasi über die Ausdrucksform wird natürlich auch wieder beeinflusst, was ich überhaupt inhaltlich sehen kann. Also Wer liefert die Form? Und diese Form liefert natürlich erstmal kulturelle Deutungsangebote, also Deutungsangebote, die meine Kultur, in der ich lebe, zur Verfügung stellt. Damit kann ich zufrieden sein oder nicht, kann sozusagen mein Unmutsgefühl darin aufgehoben finden oder nicht. Kann aber auch sein, dass ich sage, also das sind ja eben keine Artikulationsformen, wo ich mich wirklich zum Ausdruck bringen kann und dann möglicherweise nach anderen Dingen suche, wo ich dann möglicherweise auch nach anderen Gleichgesinnten suche, sodass ich dann nicht nur allein im idiosynkratischen Gedankenschwurbeln mich verfange und in meinem stillen Kämmerlein dann irgendwie rumdenke. Also wenn ich die Form nicht finde, also wenn es nicht durchgesetzt ist, dann verhalte ich mich unabhängig davon. Also es war jetzt nur die Frage, ist die vorausgesetzt, ist die notwendig, damit ich sagen kann, das ist jetzt nicht nur was mich selbst betrifft, sondern was Größeres, oder ob ich mich davon auch emanzipieren kann und sagen, wenn ich sie nicht wiederfinde, aber ich nehme mein Gefühl ernst und ich weiß, es ist jetzt keine persönliche Marotte, dann muss ich mir halt selbst eine Form oder ein Argument suchen. Genau, aber dann wäre halt wieder für mich die Frage spannend, also wie müssen gesellschaftliche Bedingungen aussehen, die mich dazu in der Lage versetzen, also dann diesem Unmutsgefühl, diesem Unbehagen auch weiter nachzugehen. Also vorhin das Eingangsstatement, was du da gebracht hast von Gauck, war insofern ganz interessant, als er ja natürlich ein Unmutsempfinden anspricht, was sicherlich viele erstmal teilen. Und dann gibt er aber ein ganz klares Deutungsangebot in Bezug auf die legitime Artikulationsform. Und er sagt, was nicht in Ordnung ist, also nämlich sowas wie Systemwechsel anzustreben. Und das wäre dann die Frage, okay, sehe ich mich in diesem Statement aufgehoben oder nicht? Also wie setze ich mich damit auseinander? Und damit meine ich halt sozusagen auch immer, die Artikulationsform prägt natürlich auch immer wieder den Inhalt und den Gegenstand, den ich überhaupt sehe. Das ging mir auch die ganze Zeit durch den Kopf, dass das gar nicht zu trennen ist aus meiner Sicht von der Hierarchie in Diskursen sozusagen. Also wer hat die Diskurshoheit und wodurch ist die geprägt sozusagen? Ja? Und unter welchen Bedingungen kommunizieren wir eigentlich und stellen unsere eigene Urteilsfähigkeit her, um handlungsfähig zu werden, ja. Das kann ja durchaus sein, dass sozusagen diese, oder ich nehme das so wahr, dass in der Regel Leute, die diffus ein Problem fühlen oder so, also nicht unbedingt sofort in der Lage sind, auch kommunikativ zu handeln, sondern da irgendwann ein Leidensdruck entsteht, dass das in der Regel aus einer Diskurshoheit resultiert, wo sie gar nicht, sie sind da nicht drin, sie kommen auch nicht rein. Also nehmen wir mal an, ein Großteil derer aus dem Kreise, ja, Gauck auch kommt, nämlich der meinetwegen Rostocker oder Ostdeutschen, sagen, ach so, Systemwechsel darf ich jetzt gar nicht denken. Das finde ich aber schwierig, weil eigentlich habe ich das jetzt so und so empfunden und normalerweise müsste man, ich habe jetzt auch keine Idee, aber jetzt kommt schon jemand und sagt, naja, der als Hoffnungsträger gilt für meine eigene Vertretung nach außen, Bundespräsident. Und der sagt jetzt, das darf ich aber nicht denken, dann ist das natürlich eine Vorwegnahme einer Diskursfähigkeit, die da erstmal hergestellt werden müsste aus meiner Sicht. Das ist das eine. Und das andere ist eben, glaube ich, auch der Erfahrungshorizont. Also sprich, wo so ein Moment von Bildung und damit eben auch wieder etwas, was hoheitlich besetzt ist. Es gibt eine Länderhoheit über Bildung. Also freie Schulen bekommen Förderung unter den und den und den Bedingungen. Eine Demokratieschule gibt es nicht in Sachsen-Anhalt, soweit ich weiß, beispielsweise. Das steht doch in jedem Schulgesetz zur Demokratieerziehung. Ja, ist schon klar. Aber trotzdem ist es sozusagen, gibt es eine ganz klar konnotierte Ermündigung sozusagen der Schülerinnen und Schüler. Ich habe zwei Kids, also ich weiß schon etwa, wovon ich rede. Was alles nicht zur Sprache. Ich bin auf der anderen Seite, ich bin ausgebildeter Lehrer, ich weiß genau. Okay. Also die beiden Komponenten, finde ich, spielen eine große Rolle. Also die einerseits, wie entsteht Ermündigung sozusagen, Urteilsfähigkeit, und das andere ist, wodurch wird sie verhindert, ja. Durch welche willentlichen oder unwillentlichen Konstellationen von Macht. Ja. Wir sind echt am Knackpunkt schon. Ich meine, also jetzt Silvias Statement und deins auch, das deutet ja auf eins hin. Ne? Einerseits man ist erstmal alleine mit seinem Unbehagen und irgendwie darauf angewiesen, was als Diskurs oder als, ich komme mal mit der Mikrofon, Form Äußerungsform, Artikulationsform angeboten wird. Man sagt, ist also was einem vorausgesetzt ist, worauf man sich beziehen kann. Und dann ist das Problem, kann man sich dazu frei verhalten, will man sich dazu frei verhalten? Und Silvia sagt, da muss es irgendwie Bedingungen geben, die das ermöglichen, die das fördern. Das ist deine Frage. Und du sagst, das ist eine Frage der Bildung. Es ist, also ich wollte es nochmal sozusagen stark machen, dieses Moment. Ja, das ist richtig, aber das gehört ja für mich zu den Bedingungen. Also das war jetzt nicht als Widerspruch, sondern als Gemeinsamkeit formuliert. Also sehen wir, also kann man das ja schon als kann man das als Dilemma, nicht als zwei Interessen vielleicht formulieren, ne? Eine von oben, also die mir was voraussetzt und schon wissentlich, worum es geht, gleich verdächtig, also zum Beispiel von Gauck, der Diskurs sagt, hier das nach dem Großen und Ganzen musst du dich ordnen und ein Individuum, was darauf erstmal sie prüft, ist das, bin ich mit meinem Unbehagen da aufgehoben, ne? Jetzt bist du ja genau in der Scharnierstelle, Alex, du bist ja genau dazwischen, zwischen, sagen, die zu sehen, was in der Gesellschaft gerade also zu Unbehagen verursacht, zum Beispiel neue Arbeitsverhältnisse und sowas im Blick zu haben, wie die ganze Gesellschaft, die sich ja über Ökonomie und Vertragsrecht definiert und dazwischen zu vermitteln, oder? Es ist ein, also wird das als, ist es sozusagen nur eine Frage, die über, also versteht ihr das vielleicht, oder die Kunst, die Kunststiftung, die Kulturstiftung des Bundes, das nie hätte über Bundeskulturstiftung sein, interpretiert das nur als Vermittlungsproblem, so wie das Gauck macht, ja? Also es muss denen halt nur ordentlich mal beigebracht werden, alles andere ist, sagen, auf die falschen Pferde gesetzt, oder seht ihr das als Antagonismus, eventuell? Also, die Kulturstiftung spricht da sicher nicht mit einer einzigen Zunge. Also es gibt Vermittlungsprogramme und es gibt Überschneidungen zwischen Ansätzen, die von der Kulturstiftung ausgehen und Ansätzen, die, was weiß ich, von klassischer politischer Bildung oder so ausgehen. Vielleicht aber der Fonds Neue Länder, der operiert da ganz sicher mit einem anderen Modell, weil, also was jetzt bei der Gauck-Rede, das finde ich noch wichtig, das festzuhalten, was da ja irgendwie so unausgesprochen vorausgesetzt wird, ist, dass ein Systemwechsel stattgefunden hat und dass sowas wie ein, sozusagen so ein Bankrott der Ideologien erklärt worden ist. Und jetzt muss man sich wahrscheinlich fragen, ob das dann automatisch heißt, dass das eine große Depolitisierung ist und deswegen schlecht, oder ob es möglicherweise darum geht, das Politische eben an anderen Stellen und Orten wieder zu finden und auch anders zu formulieren als sozusagen in den vorgegebenen Hülsen. Und ich musste da jetzt vorhin schon dran denken, bei einer Frage, die du so gestellt hast, so von wegen, nach welchen Kriterien beurteilen wir denn dann, wenn wir jetzt also Projekte angucken, ob das irgendwie eine gesellschaftliche Relevanz oder sowas hat, oder insofern dann vielleicht auch politisch wird. Und der Trick ist tatsächlich, dass wir das eigentlich andersrum betrachten und erstmal tatsächlich einfach sozusagen nach dem Grad von Engagement gucken, nach dem Grad von sozusagen Aktivitäten, die da eben möglichst gemeinschaftlich entfaltet werden und tatsächlich erstmal relativ unabhängig davon, relativ, worauf sich das richtet. Und da ist dann nicht sowas eingebaut wie, es ist klar, ihr müsst jetzt hier so ein Selbstkritik-Ding durchlaufen oder sonst, ihr müsst hier gewisse Kriterien erfüllen, wie ihr euch als gesellschaftliche Wesen versteht und wie ihr glaubt, dass euer gesellschaftliches Engagement für das Ganze wirksam wird oder so, sondern das entscheiden wir wirklich sehr lokal. Also gewinnen wir den Eindruck, dass da tatsächlich dann eben nicht nur der enge Kreis derer, die jetzt, weil sie halt ganz ähnliche Interessen teilen, dann da zusammenarbeiten, betroffen wird, sondern ob da irgendwie noch mehr Leute einbezogen wird und damit sich das Konzept vielleicht auch ein bisschen verändert. Und der Versuch unternommen wird, die Leute in der Umgebung, die vielleicht ganz unterschiedliche Voraussetzungen und Interessen haben, damit einzubeziehen. Und dann ist der nächste Gradmesser sozusagen, ist dann, und da kommt dann irgendwie sozusagen die Freiheit der Kunst ins Spiel, oder Kunst-Kultur, ist dann, inwiefern die das mit einem Konzept verbinden. Also da wäre dann irgendwie das Inhaltliche, wenn du das so unterscheiden willst, dass wir irgendwie für interessant, also das für uns ein Potenzial hat, wo wir den Eindruck haben, da wird dann irgendwie tatsächlich auch an, da wird was entwickelt, da wird an was gearbeitet, da werden Inhalte reingetragen, da wird einerseits sich an Publikum gerichtet, andererseits werden da auch Leute eingeladen, die dann da irgendwie vortragen, lesen, Konzerte machen, was auch immer, das ist ja dann immer das ganze Spektrum. Aber das ist, es gibt da irgendwie keine absoluten Kriterien, also die, wie jetzt zum Beispiel bei anderen Förderlinien, wo es ganz klar ist, man muss irgendwie gewisse Qualitätskriterien erfüllen, und die sind dann eben so von der Kunstwelt oder sowas gegeben. Das ist da nicht der Fall. Und genauso wenig ist es der Fall, dass man jetzt sozusagen gewisse politische Kriterien erfüllen müsste. Also jetzt so sozusagen so ein, weiß ich nicht, vielleicht lustiges Extremszenario oder vielleicht ja auch ein, jedenfalls aus der Sicht von einer Bundesagentur auch vielleicht irgendwie ein Negativ- oder ein Katastrophenszenario wäre natürlich, dass wir jetzt da lauter Projekte finanzieren, die sich dann zu revolutionären Subjekten selbst ermächtigen. Das ist bislang nicht absehbar, deswegen ist das sozusagen nie oder nur sehr selten wirklich in diesen Konflikt reingekommen, obwohl es den schon natürlich auch gab, dass wir Projekte gefördert haben, bei denen dann nachher wie kann man das jetzt noch, weil das ist ja doch relativ politiknah, wie kann man das jetzt noch begründen, dass hier irgendwie mit Steuergeldern Leute finanziert werden, die dann eigentlich nachher eine Revolution machen wollen und so. Aber das ist eher die Ausnahme, weil in dieser tendenziell relativ strukturell, relativ leeren Situation, in der viele von diesen Projekten dann halt agieren und irgendwie, was weiß ich, ein leerstehendes Gebäude sich aneignen und da dann das erstmal wieder begeben, also verfügbar machen und dann mit Inhalten füllen. Da ist das dann eigentlich immer erstmal der entscheidende Schritt, dass sie das überhaupt tun und das sozusagen zum Zentrum ihrer Aktivitäten machen. Und das Politische ist dann tatsächlich, wäre dann wirklich nur so ein mikropolitisches eigentlich. Also dass Leute, und das geht natürlich sehr in die Richtung von dem, was Gauck da sich wünscht oder einfordert oder wie auch immer, dass Leute Verantwortung für ihr eigenes Leben und ihre unmittelbare Umgebung übernehmen. Und diese Verantwortung bezieht sich dann aber auf etwas, was früher vielleicht als relativ klar als so sekundär oder tertiär irgendwie halt so Kunst, Kultur ist ja nett, aber ist jetzt auch nicht so wichtig gehandelt worden wäre und was heutzutage ja auch von Seiten der großen Politik mit einem ungeheuren Stellenwert aufgeladen wird, wenn man gesagt wird, das ist eigentlich der Schlüssel, so bekommen wir eine neue Identität so und so weiter und so fort. Da kann man natürlich auch kritisch hinterfragen, was dieser Diskurs eigentlich will und inwiefern er ablenkt von den eigentlichen Sachen. Aber erstmal unterstützen wir genau das. Also das ist im Grunde so eine Art staatlich subventionierte Graswurzel-Angelegenheit. So ein Modewort, Graswurzel, das lese ich ganz oft. Okay, ich will nochmal zurück zum... ich wollte nochmal eine Frage stellen, wenn ich darf. Ja. Weil es sozusagen daran anschließt, gibt es ja auch Probleme, dass die Kulturstiftung sagt, also wir haben ein ganz bestimmtes Verständnis. Ganz bestimmt, das ist eine Niere, die geht auch nach hinten, okay. Weil ich so nah dran sitze, sage ich es jetzt einfach so. Gibt es ein bestimmtes Verständnis, was die Kulturstiftung sozusagen vertritt, wo sie sagt, diese Grenze darf man nicht überschreiten? Also weil ja zum Beispiel, wenn wir so, ich habe die Projekte nur überflogen in Zeitspenden beispielsweise, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, neue Arbeitsmodelle und wir diskutieren jetzt das Thema Armut, Arbeitslosigkeit und man kommt dann zwangsläufig auch zum Thema, welche Rolle spielt der Staat da drin? Könnt ihr das denn sozusagen, sagt ihr dann, nein, stopp, das geht uns zu weit? Also du hast es jetzt angedeutet, da gibt es Konflikte. Gibt es da so eine Linie? Wahrscheinlich nicht, aber wo hört das denn sozusagen auf, was noch akzeptabel ist für die KSB, wo sie sagt, okay, das wäre sozusagen eine Konsequenz in der Denke, aber das können wir nicht unterstützen, weil es eigentlich gegen staatliche Institutionen, in dem Fall seid ihr, das dann geht? um das vielleicht also an einem Beispiel klar, zu... Klare Grenzen gibt es, wenn es zum Beispiel zu klar an eine einzelne Partei gebunden ist oder sowas, weil wir natürlich ja überparteilich agieren müssen. Aber zunächst mal gilt, dass die Kunst frei ist. Also die Projekte, die sollen natürlich irgendwie so konsequent und auch, wenn es ist, so radikal wie nötig und wie möglich ihre Sachen ausführen und zu Ende denken. Und wenn dabei fundamentale Kritik oder fundamentale Forderungen rauskommen, dann ist das gut. Ich meine, die sind ja auch Teil dessen, was die Zeit braucht. Also das ist ja auch irgendwie vielleicht signifikant für die Zeit, in der wir gerade sind, dass sehr viel von dem wenigen noch übrig gebliebenen radikalen Ansätzen halt in die Kunst abgewandert ist und da dann gewisserweise neutralisiert ist, weil es halt in der Kunst ist, aber immerhin, also das ist ja ganz typisch, ganz viele von KSB geförderten Projekten, gerade Theaterprojekte und so, da geht es immer um Migranten, um Sans-Papier, bei dem Arbeitsprogramm ging es natürlich auch darum, um Alternativen zur Arbeit, auch Alternativen zu Geld und so weiter. Nur das ist halt immer, es bleibt halt sozusagen in diesem Bereich, in dem man darüber nachdenkt und Modelle entwickelt, aber letztlich ja nur sozusagen beispielhaft oder so. Also ein Gedankenspiel. Aber jetzt nochmal zurück zu Fonds Neue Länder. Weil es da um gesellschaftliche Praxis geht. Und die gesellschaftliche Praxis, diese Ebene wird da direkt angesprochen, aber die ist eben erstmal wirklich ganz basal. Einfach nur, dass die Leute überhaupt irgend so eine Praxis starten und anfangen auch sich halt auf Augenhöhe mit Kommunal-Landespolitikern, mit irgendwelchen potenziellen Geldgebern, Gewerbetreibenden, wie auch immer, verhandeln und sagen, hier, wir wollen hier das und das machen oder ne, so, wir wollen hier, dass das so und so aussieht, macht ihr da mit? Ich halte das manchmal auch ein bisschen für so einen Papiertiger, ja, diese Unterscheidung. Ich habe immer den Eindruck, dass würde es ein allgemeines Verständnis dafür geben, dass lokales Engagement natürlich heißen kann, weil hier immer Mauersegel rumfliegen, dass sich eine Gruppe von Leuten im Interesse auch von vielen Menschen, die in der Stadt wohnen, darum kümmern, dass es Brutplätze für Mauersegler gibt, dann könnte das in einer Palette von Engagement eben auf der einen Seite was relativ Kleines sein und auf der anderen Seite nach demselben Verständnis sozusagen natürlich Leute geben in der Stadt, die aller Arbeitsprojekt oder so in einer Vortragsreihe, natürlich überregional, möglicherweise international, Leute einladen, die darüber nachdenken, relevant, auch mit entsprechendem Output und meinetwegen sogar mit professionalisierter Öffentlichkeitsarbeit, was es für Alternativen gibt. Und dasselbe gilt natürlich für andere gesellschaftliche Utopien sozusagen, die ich würde das gar nicht so unbedingt voneinander trennen sozusagen. Es gibt das und es gibt das eben möglicherweise nicht, weil da sind die und die. Es ist eher so eine Art Grundverständnis sozusagen, was, das könnte man vielleicht mal als Frage aufwerfen, was ist denn gemeinhin darunter gelabelt unter lokalem Engagement? Was meint denn das eigentlich? Das ist mir nämlich zum Beispiel bei Gauck jetzt so gar nicht klar. Also Bürger, ich habe so gesehen, den Bürger begrüßen, also Bürgersinn. Also was mit bei Gauck, jetzt kam vielleicht kannst du die Frage auch die andere, die ich noch hatte, wieder rein. Wollte ich gerade klar machen, dass das bürgerliche Engagement einfach erstmal inhaltsleer hinten rüberkommt. Er sagt, man muss sich engagieren, durch alle Schichten hindurch. Und dann gibt es nur noch eine große Glocke. Das heißt, für diese komplette nationale Gemeinschaft, das sagt er fast wortwörtlich so. Und man merkt, dass das ist sozusagen der ganze Inhalt ist rausgekommen. Engagement ist ein Mittel zum Zweck. Und es geht gar nicht mehr um den Anlass dieses speziellen Engagements, zum Beispiel die Mauersegler zu schützen, sondern wenn wir uns darüber finden, diese Gemeinschaft zu pflegen. Also merkt, es ist offen für alles. Das kann auch ein Engagement sein, die Ausländer aus der Stadt zu jagen. Für Gauck, solange es die Gemeinschaft, die nationale, würde das unterschreiben. Das ist ja kein Systemwechsel, er stellt auch den Kapitalismus nicht in Frage. Für ihn wäre das okay. Man merkt, das ist leer, das ist richtig inhaltsleer, was er sagt. Vermutlich wäre es für ihn nicht okay, müssen wir jetzt fairerweise mal sagen. Ich bin jetzt polemisch, ich bin total polemisch. Ja, aber... Aber die Argumentation, so wie diese läuft, wie sie referiert wird in diesem Artikel, muss man sagen, ich habe den jetzt nicht komplett gelesen, die Rede ist bestimmt auf irgendeiner Internetseite, ist das interpretierbar in alle Richtungen. Die Frage ist zum Beispiel Mauersegler. Machen wir es mal daran fest. Wir kriegen mit, oh, in Halle sterben die Mauersegler. Wir fahren auf einmal von Warte mal, darf ich mal kurz intervenieren mit dem Gauck? Das ist ja eine politische Aktion, ja, diese Äußerung gerade. Mit wahrscheinlich sogar einem politischen Ziel, nämlich Bundespräsident zu werden, sage ich jetzt mal. Weiß ich nicht, unterstellt. Ich glaube, dass also zum Beispiel die Instrumentalisierung von Begriffen wie Nation oder auch von Handlungsrichtungen wie nationale Einheit, staatliche Identität oder weiß der Fuchs was, ist ja erstmal ein politisches Moment. Und ich weiß nicht, ob das so wirklich viel mit dem, was wir diskutieren, zu tun haben. Also mit diesem Engagementbegriff. Also, also wenn es um die Menschen geht, klar spielt sowas wie Identität eine Rolle, aber eben eine staatliche möglicherweise eben erstmal eigentlich nicht oder ein veralteter Nationenbegriff oder so, vermutlich auch nicht unbedingt. Ich glaube nicht, das ist ein alter, das ist ein ganz moderner Nationenbegriff, die sich nämlich komplett vom, zum Beispiel von den alten Füllmengen einer Nation verabschiedet hat. Sowas wie ganz konkrete Geschichte, Erlebnisse, sowas wie, lass es Rasse sein, ja, lass es Blut sein. Das läuft jetzt alles über Identität und sozusagen ein Bekenntnis gibt es ja gar nicht. Sozusagen. Wir sind so und so geworfen dahin, uns als Kultur zu verstehen. Dazu haben wir gar kein Verhältnis. Wir können es höchstens pflegen. Das einzige Verhältnis, was wir dazu aufbauen können, ist, das mit sozusagen Institutionen einzuschreiben, über Institutionen zu lernen, zu unserer Geschichte zu finden und so weiter. Das ist der neue Nationenbegriff. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass sozusagen die... Also das ist ja genau die Vermengung, die ich gerade meinte. Also eine polemische Unterstellung, dass Nation ein Inhalt ist, in Bezug auf Identität sozusagen. Das ist ein politischer Winkelzug sozusagen. Ja? Also es ist Polemik. Es hat ja nichts mit einer Begrifflichkeit zu tun, die sozusagen aus einer Community heraus entsteht. Sondern das ist ja eine, die ich da ganz bewusst gesteuert reintrage. Insofern halte ich das ein bisschen für kontraproduktiv, das sozusagen so anzugehen, wenn wir untersuchen wollen, was... Ja, aber es geht ja gerade darum, also auch was Silvia am Anfang gesagt hat, es gibt halt zwei Richtungen. Es gibt eins, was mir vorausgesetzt ist als Form der Sagbarkeit, was mir geboten wird. Du hast gesagt, Diskurse, die bereits stattfinden, die mir angeboten werden, bevor ich zum eigenen Urteil finde. Und dann geht es ja darum, finde ich mich da wieder? Ne? Wird mir das plausibel? Kann ich mich damit abfinden? Und dann ist ja die Frage, wo sind die Möglichkeiten? Wo sind die? Gibt es Bedingungen? Gibt es sozusagen Freiräume? Ressourcen, wo ich mich als jemand, der irgendwie mich drangsaliert fühle, unwohl fühle, bilden kann, mir eine eigene Meinung, ein eigenes Urteil bilden kann darüber, was der Grund dieses Unwohlseins ist. Ja. Oder muss ich nur wählen eine Option, die mir eine Herrschaft bietet? Also auch nur, wenn es in der Rhetorik ist, aber die bietet mir dir. Das ist ja der Diskurs, mehr ist ja Rhetorik erstmal nicht. Ne? Und eine Praxis natürlich auch, aber wenn sich fragen, wie emanzipiert man? Also kannst du ja nicht sagen, dass es den nicht gibt. Die gibt es ja. Jetzt ist ja die Frage. Jetzt will ich ja wirklich tatsächlich auch produktiv diskutieren. Aber, ne? Aber ich finde, man müsste dann schon noch mal präziser, also einen Schritt weitergehen bei dem Ganzen und präziser fragen, was genau das ist, was er anbietet. Weil dass er anbietet, dass die Leute sich engagieren sollen, ja? Und zwar bürgerschaftlich, das ist ja erstmal im Vergleich zu früher vorherrschenden Modellen in den verschiedenen Deutschlands ist das ja ein Freiheitsgewinn oder scheint es zumindest zu sein, weil ja die Idee dahinter ist ja eben, dass es sozusagen ein aus ganz vielen einzelnen Bürgerstimmen zusammengesetzt des Ganzes ergibt, was aber voraussetzt, dass sie sich so beteiligen. Und jetzt, wenn, dann finde ich, müsste man da dann danach fragen, was er damit meint, bürgerschaftlich, weil das ruft ja eine ganz spezifische Tradition auf und irgendwie den berühmten Citoyen, den hat es ja in Deutschland irgendwie nie gegeben, aber ich denke, sowas steht da dahinter. Also die Vorstellung, dass es eben den, irgendwie sich so vom, auf einerseits vom Staat irgendwie sozusagen autorisierten und auf der anderen Seite aber vor allen Dingen sich selbst ermächtigenden und sich selbst so empfindenden Bürger gibt. der sich halt als Teil des Gemeinwesens empfindet, aber gleichzeitig seine eigenen Interessen formuliert und wahrnimmt. Das ist so ein, ne, das, was auch immer man davon hält, aber da kann man natürlich jetzt auch weiter analysieren und sagen, was ist da alles mit drin in diesem Modell, was da angeboten wird und was wird da ausgeschlossen, und möglicherweise wird zum Beispiel das mit der Revolution und so weiter dann schon ausgeschlossen, weil der Bürger natürlich zu einem ganz bestimmten Macht-Herrschaftssystem gehört. Aber dennoch, wenn, finde ich, müsste man da ansetzen. Palo Alto wäre das wahrscheinlich ein exemplarisches Beispiel für gestörte Kommunikation, wenn jemand sagen, also angeführt als Bürger sei fröhlich oder Ehemann sei lieb zu mir oder und sowas. Ja? Also das ist ja genau das, was Watzlawick und Co. untersucht haben und so weiter. Also diese nicht funktionierenden Kommunikationsangebote. Du kannst niemanden dazu zwingen, ja, eben, zu sein. Ja, was soll das sein? Also das kann doch nur über Inhalte gehen. Ich halte das ja nicht für einen Inhalt. Oder wenn, dann für, also ein, so wie ich das verstanden habe, zumindest im Interesse dieses Appells, nicht für einen Inhalt. Also vielleicht ist es für ihn ein Inhalt. Also kontrastiv zu, was du gerade meintest, so, kontrastiv zu anderen Formen des, der Hörigkeit, meinetwegen Staatshörigkeit, nee, Staat meint, also in Bezug auf Staat, aber das, wir brauchen, die Überschrift ist, wir brauchen Bürgersinn in allen Schichten. Wofür? Also so, ja, das ist wahrscheinlich das, was Alexander meinte, irgendwie die Frage, was damit eingekauft wird und was eben damit nicht gewollt wird. Ne? Also sind wahrscheinlich dann die Mauersegler und das Engagement für die Mauersegler noch wesentlich harmloser als die Kritik am Kapitalismus. Die Überführung, also ich habe ja so ein Gedankenspiel mit Mauersegler, aber ich mag ganz gerne mal zitieren, das Direktzitat, das ist jetzt nicht eine Reformulierung der Journalistin, sondern Direktzitat Gauck: Wir brauchen Bürger, die je nach ihren Möglichkeiten Verantwortung für diesen, unseren gemeinsamen Staat tragen, unabhängig von ihrer Herkunft, auch von ihrem sozialen Status, unabhängig von ihrer Kultur, Religion und Ethnie. Ist doch ganz eindeutig ein Inhalt drin, ne? Der Staat, das ist Mittel zum Zweck. Also nicht mal, also das ist, ja, also kann man, das ist die Bedingung, aber auch das Ziel, ja. Also ein Punkt fällt mir an dieser Bemerkung noch auf oder an diesem Zitat, also das finde ich dann wiederum ganz spannend, also er spricht wiederum über die Verantwortung, ja. Und das implizit klingt das immer so, als ob wir momentan in einem Zustand der Verantwortungslosigkeit des Einzelnen leben, was natürlich auch nochmal zu hinterfragen wäre. Und gleichzeitig ist da immer so eine Tendenz mit drin, also jeder Einzelne muss wieder Verantwortung übernehmen, wo es dann doch relativ ähnlich mit Du bist Deutschland wird. Und da wäre nun auch die Frage, also wie weit geht seine Forderung da? Also da ist es inhaltlich wirklich relativ unbestimmt. Aber wenn es wirklich sozusagen eine totale Subjektivierung und Individualisierung von Verantwortung wäre, dann wäre es ja in der Tat wieder etwas, wo Form des kollektiven Engagements im Prinzip hinfällig wären. Ja? Also allen, ja, genau. Insofern sie was mit Protest oder Aufbegehren zu tun haben. Also für mich stellt sich das so dar, also schlecht jetzt aus Diskussion, dass, also ist ein Verantwortungs- und Pflicht, also das Verantwortungsverhältnis, was er aufmacht, ist immer eins, dass du selbst dich sorgen sollst und ganz privat, du sollst zu Hause auch jeden Tag daran arbeiten, dass dieser Staat, ne? Und es ist ein Pflichtappell, es ist ein Imperativ. Und da wird es gar nicht mehr gefragt, also wenn man schon sagt von Verantwortung, das kommt ja mehrmals vor, dann fragt man gar nicht, ja, aber wofür denn eigentlich, habe ich dem überhaupt zugestimmt? Das kommt gleich als Defizit rüber und du musst dich mit dem Defizit auseinandersetzen. Und ich finde, das ist ein, ja, das setzt sozusagen auf eine ganz komische Art den Zweck ins Recht, nämlich den Staat. Er wird gar nicht mehr hinterfragt bei dieser Art Argumentation. Also ich finde, ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns auch wirklich von dieser Rede lösen, weil ich finde das... Ach so, da wäre jetzt mehr was drauf. Naja, ich meine, das ist der Bundespräsident in spe, das ist einfach seine Rolle und das ist ja auch wiederum explizit natürlich gegen die Wirtschaft, wer auch immer das genau ist, gerichtet und dagegen, dass eben normalerweise der Imperativ in der Gesellschaft, in der wir leben, in der Zeit, in der wir leben, lautet, mach dich selber zum Unternehmer, sei marktfähig, sowas in der Art. Also, und da, also ob man jetzt den Staat dann da oben hinstellen muss, das finde ich auch in der Tat ein bisschen komisch, aber dass man eben die Gesellschaft, nennen wir es so, stattdessen da einsetzt und nicht eben sowas wie lauter marktgängige Individuen, damit der Markt funktioniert oder so, ist ja erstmal zumindest als Pol, als Gegenpol das, was man sich vom Bundespräsidenten auch irgendwie jetzt so bestenfalls wünschen kann, oder? Also das finde ich jetzt nicht so. Er geht ja schlechthin als Repräsentant der Regierung, als erstmal Vermittler zwischen, will auch verstanden werden, zwischen Regierten und Regierung. Also dass er die Begriffe schon mal nimmt, also gewöhnlich, aber auch darf man nicht ja unter den Tisch fallen lassen. Und zwar ist er ist ja in seiner Funktion, hat er nur eine Funktion, Repräsentation. Und zwar des Bürgerwillens und der Regierung gleichermaßen. Also das ist durchgesetzter Diskurs. Also es ist kein Einzelfall, es ist keine disparate Äußerung von irgendeinem Fraktionsheini, der immer an der Peripherie sitzt. Das ist durchgesetzt. Also man kann schon sagen, er hat da, steht auch mehrmals drin, dass durch alle Bänke weg, haben alle applaudiert, Monika Maron über CDU, SPD und so weiter, die fanden das alles super. Also das ist, kann man sagen, also es ist kein Ausnahmefall da. Es scheint d'accord zu sein, im politischen Alltag heutzutage so zu denken und so zu argumentieren. Da kommen wir mal zur Praxis sozusagen, des Lokalen. Also wenn beispielsweise, was es ja immer wieder gab in der Geschichte von Coax, in dem Moment, wo es so eine quasi erarbeitete, meinetwegen sogar, Mehrheit gab, die eine ganz bestimmte Interventionsrichtung in Gesellschaft sozusagen favorisiert hatte, stieß das auf einen extremen Unwillen von neuen Leuten, die dazu kamen. Das heißt, dieses Projekt Coax würde es gar nicht geben, wenn es sozusagen sich selbst so labeln würde mit einer ganz konkreten Interventionsidee, was durchaus eine Reihe von Befürwortern hat innerhalb dieses 200x Leute vereint sozusagen. Aber es hat viel eher dadurch eine Chance bekommen und immer wieder auch eine Chance bekommen, dass eben immer wieder neue Diskurse, Interessenrichtungen fokussiert wurden und neu untersucht wurden auf Wirksamkeit, auf Mankos, was ist da sozusagen eigentlich das Problem. Und dadurch ist es immer noch spannend. Also sonst wäre es, glaube ich, schon längst nicht mehr spannend, ist eine These. Oder es wäre zumindest ein recht kleiner Verein. Also ich meine, die Tendenzen haben wir ja in allen kulturellen, sozialen, meinetwegen auch politischen Projekten. In dem Moment, wo das Profil sozusagen festgenagelt wird, ist es eigentlich auch schon Sackgasse, sozusagen. Du plädierst also sozusagen dafür, dass die Auseinandersetzung in unterschiedliche Richtungen auch im Prinzip eine Stabilisierung von Gemeinschaft befürwortet in irgendeinem Fall? Oder wohin? Eine Kultivierung von Auseinandersetzung. Gesellschaft ist eine Konstruktion, die immerwährend neu gemacht, das ist immer während der Arbeit. Also ich kann nicht über eine Gesellschaft, über einen Staat X reden, für den ich mich engagieren soll. Was soll das sein? Ich selber, ich habe mit Deutschland überhaupt nichts am Hut. Das Spannende ist ja, es gibt ja sozusagen Institutionen, es gibt eine Passpflicht, eine Ausweispflicht, es gibt ganz viele Dinge, die dich sozusagen erstmal so greifen, so qua Geburt und da auch an einen bestimmten Platz setzen. Wir sind eine parlamentarische Demokratie. Sachen sind immer verhandelbar, das hat immer was mit Mündigkeit zu tun, also inwieweit sozusagen gibt's eine Auseinandersetzung, Fähigkeit, das finde ich viel interessanter, inwiefern werden Leute befähigt, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen, denn wenn sie das sind, wir können eher mal über Primat von Ökonomie und so weiter reden, dann ist das ja durchaus möglich, ich kann das ja ändern. Ja. Wir können ändern, dass es Pässe gibt. Ja. Das, ja. Naja, sicher, manches braucht einen langen Atem. Die Frage ist eher sozusagen, was sind die Mechanismen, wie weit sind Leute darüber informiert? Es geht ja nicht darum, irgendwas Revolution, hast du vorhin ins Spiel gemacht. Also wenn irgendwann, an irgendeinem Punkt, die Mehrheit aller Leute, die in diesem Lande wohnen, einen Systemwechsel befürworten, aus, wohlgemerkt, nicht, weil irgendjemand daherkommt und ihnen das sehr schmackhaft, sondern weil sie selber zu dieser Überzeugung gelangt sind, was eine Utopie ist, sozusagen im Sinne einer Auseinandersetzungsfähigkeit, habe ich zumindest noch nie von gehört, dann wäre das ja durchaus wahrscheinlich eine sinnvolle Geschichte. Und in der Regel werden die zu ganz anderen Ergebnissen kommen. Aber zum Beispiel im ökonomischen Bereich, und da braucht es Regulative, logischerweise, ja, könnte es durchaus zu anderen staatlichen Interventionen kommen. was sozusagen die freie Entfaltung von Markt und so weiter angeht und damit eben auch von individuellen Entscheidungsmöglichkeiten. Denn damit sind wir ja leider eben auch gesegnet im Alltag. Ich kann mir noch so viel Gedanken darüber machen. Ich habe den Luxus sozusagen, dass ich über Ausbildung relativ viel Geld verdiene. Du bist angestellt bei der Bundeskulturstiftung und so weiter. Wir könnten uns hier auch als arbeitslose Philosophen unterhalten. Ja, und müssten genau darüber nachdenken, was mache ich morgen, übermorgen und so weiter. Und in der ganzen Zeit findet die Auseinandersetzung nicht statt, weil wir da gerade dies und jenes machen. Und da ist es viel interessanter dann sozusagen. Also die Prämissen für so eine Urteilsfähigkeit und eine Herstellung davon, das finde ich schon spannend zu überlegen, ja, was es dafür braucht. Ja. Dafür hatte ich erstmal probiert, wo ist sozusagen, wo gibt es Bedingungen und Ressourcen, dass man zu einem eigenen Urteil, zu einer eigenen Meinung kommen kann überhaupt. Ja? Und mache ich gerne nochmal stark. Ja, das ist ja das Interesse. Also gibt, und wie kann man es halt nicht nur zum Urteil finden, dann schafft man es vielleicht noch einen Blog im Netz hier, sondern wie kann man, wenn man findet, das und das geht nicht in Ordnung, wie kann man zu einer Praxis kommen? Also wie kann man dann sagen, es nicht nur sagen und besser wissen, wir haben einen Stammtisch, sondern sagen, okay, wir wollen zum Beispiel keine Pässe mehr. Wie kriegt man das hin, wenn wir sehen, dass es ein vernünftiger Grund ist? Gibt es da... Also diese Diskussion zum Beispiel, weil erst, wenn die ganze Gesellschaft das will, das ganze Staatsvolk das will, auch verhandelbar ist für die Regierung, die es ja noch gibt, und für die Institution. Wie kriegt man das hin, für diese breite Diskussion aufzufächern? Oder ist es möglich? Wie kann man das gestalten? Wie kann man da Strukturen schaffen bzw. Strukturen nutzen? Das ist zum Beispiel die Frage, die Bundeskulturstiftung eigentlich dann sagt, das, keine Ahnung, das wäre so weit. Ich finde gerade interessant, dass du angesprochen hast, den Willen wirklich. Und da, zack, zack, zack, geht's rüber. Letztens auch irgendwie was aufgeschnappt, so ein bisschen von so einem Statement. Das ist sozusagen eine Perspektive, die mir da erzählt wurde. Dass viele Leute ihre Umgebung auch als eine Art Bedrohung wahrnehmen. Und daher vielleicht sich auch schwer tun oder schwerer tun, da auszubrechen und zu sagen, von da aus zu gucken, oh, so schlimm ist es vielleicht nicht, und das so ein Schritt Richtung Engagement heißt. Aber vielleicht kannst du dich, du hast ja damit ein bisschen so beschäftigt, so dieses Nicht-Engagement dann vielleicht. Also wie bist du da drauf gekommen? Ist das so eine Art Bedrohung? Empfinden das Leute vielleicht als Art Bedrohung? Werden dadurch vielleicht gehemmt? Ja, sicherlich auch. Also was immer natürlich eine sehr große Rolle spielt, ist dann, und das geht mit Drohung einher, also Ohnmachtsgefühle, also den Eindruck zu haben, ich kann daran nichts ändern, ich bin machtlos, also den Zuständen gegenüber. Und das kommt dann quasi naturgewaltig über einen daher. Und man kann es zwar rein kognitiv als menschengemacht erkennen, also es sind quasi menschengemachte Bedingungen, aber hat den Eindruck, jede Form des irgendwie Tuns ist irgendwie anrennt gegen eine Sturzflut, also wo man sowieso nichts machen kann. Und dann ist es aber eben bedeutsam, und das schließt jetzt eher wieder an das an, was Ralf Wendt gesagt hatte, dass ich diesen Eindruck habe und diese Wahrnehmung und dass ich ohnmächtig mich fühle. Das hat natürlich was mit den existierenden Deutungsangeboten zu tun, auf die ich immer wieder zurückgreife. Und deswegen ist es dann eben so wichtig, dass in anderen institutionellen Kontexten meinethalben oder in welchen Formen auch immer Leute dazu befähigt, ermächtigt werden, also andere Formen von Auseinandersetzungen erstmal überhaupt zu finden. Und sei es erst auch, dass sie sich von mir aus über die Gefühle des Bedrohtseins erstmal unterhalten, ohne dass jetzt da zwingend schon immer die Forderung angeschlossen ist, da muss irgendwann ein Engagement draus werden. Das kann einen ja auch total leben, immer schon mit so einem mit der Erwartung konfrontiert zu werden, dann muss aber auch was gemacht werden. Ja. Ich finde sogar darüber hinaus sozusagen auch eine Kultur der Reflexion ein bisschen unterbelichtet. Das heißt, dass genau diese Angebote, die ja existieren und die ja immer wieder auch entstehen, also dass es da eigentlich auch eine begleitende Außenwirkung, manchmal ist es das Ding selbst. Ja? In der Kunst in der Regel, wenn ich was ausstelle, ist es das Ding. Das Ding wirkt und funktioniert, und Künstlerinnen und Künstler verweigern im Zweifelsfall auch Statements dazu, um das auch nochmal zu beschreiben oder so. Und das gilt ja auch für andere Momente in der Kultur. Und manchmal ist es aber eben glaube ich, total sinnvoll, dass genau solche Praktiken auch noch mal eine entsprechende Reflexion bekommen, die dann wiederum auch eine Außenwirkung herstellen kann. Mit anderen Worten, wäre jetzt auch ein, vielleicht ist es auch kein Appell, vielleicht macht ihr das längst, also dass genau auch so eine, also so eine Sachen stärken, glaube ich, ungemein. Also ich kann das nur aus Koax-Kontexten und Kunstkontexten sozusagen beurteilen, dass in dem Moment, wo eine Kultur ermöglicht wird, die auch so eine Reflexion inklusive hat, die ich auch nach außen tragen kann, sei es eine Konferenz zur gleichzeitig laufenden multiplen Ausstellung oder sei es eine Tagung X oder wir müssen gar nicht so weit gehen. UFO-Uni ist ja auch so ein Instrument dafür, dass ich glaube, das zu stärken würde auch heißen, Wahrnehmer zu machen, zu ermutigen letztlich, zu ermächtigen. Ich kann das letztlich irgendwie auch, also mit einem Transfer. Ich würde jetzt eigentlich, übersetzen. Obwohl das jetzt tatsächlich irgendwie einen gewissen Widerspruch zum der Position, wer auch immer, der Stellvertreterschaft steht, als die hier, ich würde das eigentlich genau umgekehrt formulieren. Es gibt eine totale Erklärungswut natürlich die ganze im Moment und es gibt so einen, fast so einen Erklärungszwang und alle Projekte, die irgendwie Förderung bekommen wollen, müssen natürlich das immer rundum erklären. Und wenn jetzt Gauck sich hinstellt und den Staat stark macht und gegen die Wirtschaft, oder nicht nur Gauck, sondern auch andere, gegen die Wirtschaft und da irgendwie offensichtlich so ein parlamentsübergreifender Konsens herrscht, dass man so vielleicht erstens repolitisieren kann, zweitens Wähler gewinnen oder irgendwie sowas, drittens vielleicht tatsächlich notwendige Neujustierung im Verhältnis zwischen Wirtschaft und verschiedenen anderen staatlichen Funktionsbereichen vornehmen kann, dann passiert immerhin eins, es wird nämlich wieder der Staat als ein potenzieller Gegner stark gemacht. Weil was ja das große Problem ist, ist, dass man die ganze Zeit, dass die Gegner komplett abhanden gekommen sind und wirklich also greifbare, direkt vor einem stehende Gegner, um darüber sich halt zu ermächtigen und was zu tun. Und deswegen finde ich an dem FNL-Ding jetzt wiederum interessant, dass wir da eigentlich ganz im Gegenteil ganz oft so völlig idiosynkratische Sachen, so Privatsprachendinger halt fördern. Es geht, also das bürgerschaftliche Engagement, das bemisst sich nicht daran, dass die Leute in der Lage sind, dass irgendwie mit sozialwissenschaftlichen Termini... Ich meinte auch keine PR. Ich meinte was anderes. Ich meinte eine Qualität, also letztlich auch eigene Kriterien erarbeiten zu können. In der Regel kann ich das in der Praxis von Kulturbetrieb, also gerade wenn es selbst ermächtigt ist, nicht. Die Ressourcen sind gar nicht da, ganz simpel. Das heißt, dass diese Erarbeitung von Kriterien, was ein zusätzliches Arbeitsfeld ist, zu dem, was ich ohnehin tue, für zum Beispiel Zugang, zum Beispiel Engagement, das meinte ich eher. Ich meine jetzt nicht so sehr die PR im Sinne von, das jetzt auch Leuten zu verklickern, dass das schon okay ist, dass es das gibt. Oder so, oder wie toll das ist, oder Förder, gerade was ihr dauernd auf dem Tisch habt, ja, kenne ich auch zur Genüge. Und auch diese Antragsnotwendigkeiten, was sichtbar zu machen. Was ich meinte, ist eher eben auch in diese potenziellen Engagementträger hinein. Also dafür Kriterien, also das, wie funktionieren solche Mechanismen, wie funktionieren sie unter Umständen anders, besser. Das ist eine. Ja, das ist ein Arbeitsfeld, was in der Regel kaum beackert wird. Also wir haben immer so eine, in Halle kann man das sehr gut sehen, so alle 2, 3, 4 Jahre gibt es so eine Art, gibt es eine neue Generation von irgendwie Projekten, die aus dem Boden heraus dann auch ein paar Jahre was tun. In der Regel, ja, zersplittert sich, wenn die eigenen Ambitionen sozusagen erschöpft sind oder ausgelotet wurden. Und um das... Um da sozusagen andere Zugänge zu kreieren oder zu generieren, braucht es noch eine andere Ebene. Die meine ich eher. Ich meine nicht die PR im klassischen Sinne sozusagen. Aber PR meinte ich auch nicht, sondern ich meinte eine allgemein geteilte Diskursivität. Und zwar auch in so einem vorauseilenden Gehorsam. Also gestern zum Beispiel haben wir so ein Projekt besucht, das den größtmöglichen Anspruch hat, was irgendwie so Öko-Projekte angeht und irgendwie seit viel langer Zeit existiert und immer so ein internationales Ding war. Und man hat trotzdem so einen komischen defensiven Gestus da immer wieder zwischendurch gehört gegenüber der Bevölkerung und dass man sich da irgendwie, dass man erstmal da voraussetzt, dass man irgendwie als komischer Freak wahrgenommen wird und dass die Leute Ängste haben und so weiter. Also die Leute sind total darum bemüht, sich zu vermitteln. Und das jetzt auch, glaube ich, nicht, weil wir da saßen, das war jetzt nicht so wichtig, sondern das ist irgendwie draus geworden, aus irgendwie so sozusagen aus den Jahren, in den Jahren des Engagements ist das passiert. Und genau solche Leute kommen ja genau aus einer Zeit und aus einer Bewegung, in der ein relativ großer Anteil der Auseinandersetzung darüber, was das Politische ist und beziehungsweise darüber, was man eigentlich gesellschaftlich bewirken will, in die Gruppen selbst gegangen ist. Eine Auseinandersetzung darüber, wie man sich als Gruppe formiert, wie man miteinander umgeht, wie man zusammenarbeitet, wie man die Güter teilt oder nicht und verteilt und so weiter und so fort. Und das ist zu einem großen Teil verloren gegangen. Das ist halt bei so ein paar Hardcore-Leuten hängen geblieben und den ganzen Rest hat es nur noch angenervt. Und die haben sich dann alle in so einem, die haben sich eben alle in diesem Konsens begeben, der jetzt überall herrscht. In diesen, ja, es gibt ja irgendwie ganz praktikable Verteilungsmodi und es gibt ganz praktikable Arten und Weisen darüber zu reden und das andere ist auch einfach total anstrengend und so weiter. Und so machen wir das halt auch. Und irgendwie habe ich, das meinte ich ein bisschen mit dem Idiosynkratischen, oder vielleicht ist das auch nicht genau das richtige Wort, eher vielleicht sowas wie Sturköpfiges und auch meinetwegen stolz drauf sein, dass man das eben genau so macht, wie man es macht und auch davon überzeugt ist, dass das richtig ist, auch wenn man dann natürlich auch irgendwie offen für Kritik sein muss. Aber dennoch, und da habe ich den Eindruck, ist im Moment eher das Gegenteil der Fall. Alle sind sozusagen konstitutiv total offen und durchlässig für alle diese Luftströme und Windstürme der möglichen Einwände, der möglichen Missverständnisse und so weiter und so fort und verpassen deswegen vielleicht das, was im Kern eigentlich das, ja, irgendwie das Zündungspotenzial ist und auch das Veränderungspotenzial sein könnte. Was aber auch mit einer Kultur der Auseinandersetzung einhergeht. Das sind nämlich zwei Felder, glaube ich. Ja, die Frage ist halt, worüber? Ja. Und dann eben da tatsächlich auch, ob man die Formen auch, ob man sich über die Formen der Auseinandersetzung auch streitet. Ganz praktisch, wenn wir jetzt zum Beispiel als Radio vor 5 Jahren haben wir das erste Mal probiert, sozusagen das woanders hinzusetzen, also dorthin, wo Leute sind, modellhaft, dann beweglich zu werden mit dem Radio und so weiter. Und jetzt ist das quasi fast schon eine Grunderkenntnis, dass das eine ganz dringende Notwendigkeit wäre für die Weiterentwicklung dessen, was wir da anbieten wollen. Und das heißt aber ganz schön was, also da ist sozusagen Arbeit vonnöten, sich darüber eine Rübe zu machen, wie müsste das sinnvollerweise aussehen. Also da muss man ja auch erstmal Grundvoraussetzungen schaffen, genau wie damals für ein Radio das Gesetz geändert werden musste, weil es gab gar kein Gesetz, was sowas zugelassen hätte. Das hieß eben Lobbyarbeit und so weiter, ja, und alles mögliche andere auch. Und jetzt heißt es eben auch wieder eine Arbeit, die aber in der Regel zum Beispiel gar nicht, also im Alltag, also nur ganz schwer passieren kann, mit riesen Aufriss. Und aber eine unglaubliche Chance wäre für lokales Engagement, denn wenn man würde nach Halle-Neustadt oder zu Weiß der Fuchs, wohin auch immer und unter welchen Bedingungen auch immer lokal dort wäre, das dort herstellt, dann gäbe es auch dort eine Kultur von Auseinandersetzung, Fokussierung, Nachdenken über Relevanz und so weiter. Das ist uns aber in der Regel verwehrt, ganz simpel. Über die fehlende Möglichkeit, also das zu tun, halte ich aber für total sinnvoll. Ja. Es ist verwirrt, was ist denn dieses Es? Ja, das, was ich gerade beschrieben habe, das Es, das, diese Möglichkeit des Reflektierens, was heißt das genau, was bräuchte es, um, so. Na, verwehrt heißt, dass wir es, zeitlich, finanziell, abgesicherte Zeit, nicht in der Lage sind zu tun. Also im Sinne, Selbstermächtigung heißt immer auch, wir reden über sozusagen Zeiten jenseits der Erwerbsarbeit. Oder eben über andere Existenzformen, die in der Regel als gescheitert wahrgenommen werden. Also das ist schon ein Problem. Also wir reden sozusagen über Parallelstrukturen zu einer ökonomischen Grundlage für Auseinandersetzungen in der Gesellschaft, die marginalisiert sind. Ja, und der eine Fall von einem Teilnehmer, der bei Corax arbeitet, Hartz IV kriegt und freigestellt werden wollte. Ich meine, sozusagen, der ist sonst so nicht auf dem Arbeitsmarkt und dem das verwehrt bleibt. Ja? Also, selbst da ist es nicht anerkannt. Also, auch da ist es verwehrt. Also, Gott. Ich weiß nicht, wer es. Stefan von Freifunk. Achso, Stefan war das, genau. Ja, ich meine, was das angeht, leben wir sicher in härteren Zeiten. Ich finde es aber schon trotzdem ein bisschen deprimierend zu sehen, dass irgendwie das Rad ständig immer wieder neu erfunden werden muss. Weil halt in den späten 60er und den 70er Jahren in vielen Sachen der Gestus halt so war, dass man die Sachen einfach gemacht hat. Und dann hat man einen Großteil der Auseinandersetzung, hat man dann eben einen Großteil der Energie, hat man in die Auseinandersetzung darüber gesteckt, wie man das da macht. Und dann ist das irgendwann so, ne, dann wurde der Druck größer. Außerdem wollten die Leute dann halt doch irgendwie bürgerlich werden oder sowas. Und dann hat sich das so langsam verloren. Und tatsächlich hat sich inzwischen offensichtlich auch ein Großteil des Wissens darüber verloren. Man muss wirklich viele dieser Sachen ja, fast wie wieder neu erfinden. Das finde ich schon ziemlich erstaunlich. Naja, aber also, und gleichzeitig ist es tatsächlich sowas wie, wahrscheinlich waren das wohlhabendere Zeiten. Also ich rede jetzt natürlich von Westdeutschland. In denen es potenziell einfacher war, sozusagen auszusteigen und da halt einfach da irgendwie das auszuprobieren. Aber da würde ich sagen, also das klingt natürlich extrem müßig, ja. Also jetzt müssen wir das alles wieder neu lernen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich unabdingbar, weil tatsächlich jede Generation dann erstmal ihre Erfahrungen sammeln muss. Also die müssen es quasi wirklich für sich erleben, ja, und für sich durch deklinieren, ihre Ausdrucksformen darin finden und erst dann nehmen sie sich's auch an oder auch nicht oder also quasi in der Auseinandersetzung damit entwickelt sich der Gegenstand auch erst wieder für was oder wogegen man eigentlich ist. Die Feindbilder, von denen du vorhin sprachst, die uns eigentlich abhanden gekommen sind, was ein sehr wichtiges Moment ist, quasi in der Unterdrückung oder in dem Ausbleiben von Protest. Wenn ich immer nur so eine anonyme Masse habe, also die Wirtschaft oder das System, dann weiß ich überhaupt nicht, wogegen sich jetzt meine Wut oder mein Protest richten könnte. Und das aber quasi in der, ja, ich muss es erst selbst erfahren und in der Diskussion oder vielleicht auch nicht Diskussion. Also das klingt immer alles so sehr extrem reflexiv und extrem verballastig, ja. Also möglicherweise gibt es aber auch andere Artikulationsformen, also in der Kunst beispielsweise, ja. Aber das muss man, glaube ich, jeder Generation zugestehen, weil ansonsten... Das ist nicht aber auch ein Problem, also wenn du jetzt das Beispiel nimmst, sozusagen der Vergangenheit, das waren ideelle Projekte. Und heute ist sozusagen diese Erwartung, die zum Beispiel von außen kommt, wo wir leben, in einem Politikrahmen, der dann zum Beispiel, wie Herr Gauck sagt, also das muss irgendwie auf einen gesellschaftlichen Nutzen haben. Also wo sehe ich mich denn da drin in diesem gesellschaftlichen Nutzen? Und wenn ich sozusagen, wenn man von dieser großen Masse Gesellschaft weggeht und vielleicht eher wieder zu diesem Einzelnen kommen würde und sagen würde, hey, mach das, dir nützt das was. Also das ist halt auch was ich erfahren habe bei Corax. Also das ist halt so ein gutes Miteinander. Also mir, es soll jetzt nicht egoistisch klingen, aber es ist halt trotzdem immer ein eigener Antrieb raus, für was ich mich engagiere. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, glaube ich, so ein, wo ich jetzt zumindest so in dieser ganzen Diskussion irgendwie ein bisschen angekommen bin, dass es halt von diesem Individuum weggerückt ist und eher so einen Kreis bildet, der dann eine Aufgabe vor sich hat, wenn jetzt zum Beispiel auch eine Kulturstiftung kommt und sagt, oder zumindest was mitbringt, das muss einen größeren Radius vielleicht haben. Also dass da irgendwie eine Problematik liegt. Oder wenn ein Künstler selber ein Bild malt, macht er das ja auch erstmal für sich. Und das, was die von außen drauf gucken, nehmen das dann als was Größeres wahr. Aber es kommt ja aus ihm heraus. Und das ist ja gesellschaftliches Engagement im Endeffekt, jetzt gesellschaftlich nicht, aber Engagement im Endeffekt ja auch. Du machst was aus eigenem Antrieb und von außen wird dann drauf geschaut und wird dann als was wahrgenommen für einen Einsatz. Also nicht für einen Einsatz, das ist jetzt ein bisschen konfus, aber... Für eine Richtung, die von außen wahrgenommen wird. Aber würdest du sagen, Bild malen und das Verkaufen ist sozusagen... Nee, gar nicht verkaufen, nur drauf gucken und das dann wahrnehmen. Ah, das ist ja also die Bewertung dann dieses Bildes, dass da Leute eine Kritik drin sehen. Aber das hat er ja, die hat er zwar für sich formuliert, für sich erstmal. Also ein Künstler, der macht das ja zum Beispiel in dem Beispiel dann sehr individuell. Und dann später kommt es ja erst nach außen. Du meinst also ein Bild malen und Kritik damit äußern wollen? Genau. In dem speziellen Fall. Das ist ja erst von dir heraus und dann nach außen. Aber wenn vorher schon jemand sagt, mal ein kritisches Bild, mal ein Bild, was viele anspricht. Ich glaube, an dem Punkt verfehlst du wirklich also sozusagen den schlimmsten Kern der Zeit, in der wir leben. Der größte Imperativ ist doch der, entwickle dich selbst, sei kreativ, schöpfe deine Potenziale voll aus. Wir sind doch also so vereinzelt wie vielleicht noch nie. Das, worüber wir jetzt reden, ist doch da drauf gesetzt. Das ist der Versuch, irgendwie wieder von verschiedenen Seiten her, von verschiedenen Interessengruppen her oder sowas, sowas wie Sozialität wieder neu zu erfinden. Das meinte ich auch eben, dass ich das irgendwie erstaunlich und auch deprimierend finde, dass man das Rad neu erfinden muss, weil so viele, alle möglichen radikalen und auch nicht radikalen Modelle ja schon ausprobiert worden sind. Und jetzt steht man da so davor und beobachtet das und staunt, dass die Leute sozusagen bei Null anfangen, obwohl das ja zum Teil echt noch nicht so lange her ist, dass das relativ selbstverständliche Realität, also Nischenrealität oder Realität, weil nämlich eigentlich ist es halt so. Und das Problem an diesem Individuum oder diesem komplett individualisierten Subjekt ist, dass seine Individualität und seine Subjektförmigkeit gleichzeitig aber, wie soll man sagen, komplett auf eine bestimmte Art und Weise sozialisiert ist, nämlich auf eine bestimmte Richtung Marktförmigkeit, Richtung Potenziale ausschöpfen, Richtung Optimierung und so weiter. Das heißt, sowas wie ein Bild malen und Kritik ist tatsächlich nicht vorgesehen. Das stimmt. Aber jedenfalls ein Bild malen, also sich ausdrücken, das ist genau das, was von uns allen gefordert wird natürlich. Von Anfang an. Maximal. Sich ausdrucken. Ja, in dem, was du sonst machst, na klar. Aber wenn du jetzt meinetwegen darüber hinaus was machen willst, dich engagierst, da ist ja schon wieder was anderes. Also da ist ja schon wieder dieser Freiraum, die Frage. Also den du jetzt gerade gesagt hast. Klar, ist ja auch ein Widerspruch. Du, einerseits diese viele Möglichkeiten und so frei wie noch nie, aber andererseits, was ist denn diese Freiheit? Nee, weil es die nicht gibt, weil es halt internalisiert ist. Das meine ich ja. Also die Parameter, unter denen wir Individuen sein dürfen und müssen, sind so internalisiert, dass diese Art von Freiheit, die irgendwie vor 20 oder 30 Jahren darin bestand, nach Griechenland zu gehen und mehrere Monate im Jahr am Strand abzuhängen, zu kiffen, Rotwein zu trinken und Gitarre zu spielen und Lieder zu komponieren oder so, dass die eigentlich nicht mehr existiert. Das Ganze ist, wenn, dann jetzt eingebaut in, also auf 4 Wochen komprimiert und irgendwie in so eine Art Kursding mit Agenda und so weiter, ne, verbunden und ist dann eben Teil meiner modularen Biografieorganisation. Das ist nicht mehr so, ist mir alles scheißegal, ich habe keinen Bock auf das hier, ich steige jetzt aus und dann komme ich irgendwann zurück und das war vielleicht so eine Art Schwelle oder sowas, das wäre so ein altes Biografiemodell gewesen. Das ist einfach, in dem aber tatsächlich so eine Art von Freiheit noch in höherem Maße möglich war. Das ist jetzt kaum gegen sich selber, man kann das gegen sich selber nicht mehr durchsetzen. Also die Punker machen das halt vielleicht noch, die hier irgendwie da halt rumsitzen und irgendwie demonstrativ jeden Tag immer da, wo sie nerven, Bier trinken. Also das sind die einzigen eigentlich, die mir einfallen, die so demonstrativ da einfach nur so irgendwie unproduktiv rumkonsumieren. Ansonsten kann man das gegen sich selbst nicht durchsetzen. Man muss immer, da brauchst du noch nicht mal mehr Eltern oder sowas. Da braucht eigentlich niemand mehr, der Druck macht. Das kommt natürlich noch dazu, dass es schwieriger ist, weil man halt heute nicht mehr einfach Sozialhilfe beziehen kann und dann ist die Gesellschaft, also der Staat, dem ist das wurscht eigentlich. Ab und zu schimpft die Bild-Zeitung, aber letztlich war es ja so, dass ganz West-Berlin irgendwie in den 80er Jahren so gelebt hat. Das geht tatsächlich nicht mehr, weil der Druck stärker geworden ist. Aber das ist nur die eine Sache. Die andere Sache ist, und das ist, glaube ich, die entscheidendere, dass man es gegen sich selbst nicht durchsetzen kann. Und diese Sozialisation, wenn ich dich nochmal fragen darf, Silvia, gibt es da Hinweise in deiner Arbeit, ob das eine Rolle spielt, ob man sozusagen neben den fehlenden Angeboten oder den durchgesetzten Angeboten, die jetzt sozusagen keine sind vielleicht, die Form der Organisation, weil das ja jetzt auch so ein bisschen durchkam, Individualisierung auf der einen Seite und Organisation auf der anderen, würde ich jetzt so sagen, gibt es Hinweise da bei dir, dass die Leute sagen, ab, also es ist für sie wichtig, zum Beispiel mit Leuten darüber zu sprechen, und da findet dann so eine Art Katalysatorfunktion statt, dass man sich dann erstmal darüber verständigt, wie Ralf sagt, was sind die Möglichkeiten, und dann da sozusagen aktiv wird. Wenn du untersucht hast, wie funktioniert das nicht oder was schließt es aus, kann man dann sozusagen verifizieren, dass es sozusagen einem Level von Organisation, ab da geht es dann irgendwie los oder so, ich weiß nicht. Na, ich würde jetzt nicht gleich von Organisation sprechen, weil das schon immer wieder sehr voraussetzungsvoll ist. Das ist so ein sehr feststehenden Rahmen dann immer. Aber na, was es quasi ausschließt, kollektives Engagement, also das jetzt eben nicht dann für sich im stillen Kämmerlein bleibt, oder was es ausschließt, ist eben diese Subjektivierung von Verantwortung, also die, was er gerade gesagt hat, ja. Also das, ja, sobald wir uns alle als unternehmerische selbst begreifen und uns die ganze Zeit möglichst unternehmerisch selbst finden, selbst erfüllen, haben wir nicht mehr die Zeit, die Muße oder überhaupt noch nicht mal mehr den Antrieb, über irgendwelche anderen Formen des Miteinanders wahrscheinlich drüber nachzudenken. Und dann ist es eben ganz wichtig, dass sich ja, frühere Erinnerungen vielleicht, ja, also von den Sachen, die es früher auch schon mal gab, irgendwo bewahrt haben und die man dann in der Literatur oder in der Kunst wiederfinden kann. Aber dann ist es natürlich wichtig, dass das nicht alleine bleibt, also dass man das mit anderen austauschen kann. Hast du das untersucht? Wie kam das davor in deiner? Also ich habe selber keine empirische Untersuchung gemacht. Ich habe mir quasi andere Studien angeguckt und habe im Prinzip so eine Art Meta-Analyse gemacht. Und was dann halt unter anderem rauskommt, ist, wenn du ja, gesellschaftliche Rahmenbedingungen hast, in denen Verantwortung individualisiert wird, oder das ist quasi die komplette Gegenseite, die wir aber heutzutage auch schön beobachten können, wenn Verantwortung quasi dermaßen diffundiert, dass sie nicht mehr festmachbar ist, also und sich dann auf solche Sachen richtet wie das Finanzsystem oder die Krise, also wo das Problem oder die Problemursache nicht mehr greifbar ist, dann sich das Potenzial für Auflehnung quasi erledigt, ja, und in einem Keim erstickt wird. Und auch nicht vielleicht in den Studien lesbar, das war so ein bisschen auch meine Frage so hingeschoben, ob sozusagen deshalb auch die Form von Organisation in Anführungsstrichen, wo man dann in den Studien feststellen könnte, da wurde nachgefragt, ob obwohl das Feindbild in Anführungsstrichen diffus ist, man sich darüber sagen, kollektiv verständigt in einer kleinen Gruppe, da irgendwie andere Möglichkeiten der Verständigung und auch der sozusagen Festigung des Weltbildes und auch abseits von den durchgesetzten Lesarten stattfindet, ob sowas möglich ist. Also wenn es komplett diffus bleibt, ist es, glaube ich, sehr schwierig mit einem kollektiven Aufbegehren, weil Vielleicht nicht aufbegehren, aber so, ich meine, bei unserer Praxisarbeit in der UFO-Universität war es ja auch so, wir haben ja erstmal sozusagen auch ganz diffus angeboten, es gibt sozusagen Problemgelagen in der Welt und wir treffen uns jetzt hier einfach und wir diskutieren darüber. Und da kamen ja auch Leute und du hast gemerkt, in dem Prozess des Darüberredens und Festhalten, wir haben es immer an die Wand geschrieben, abfotografiert, systematisiert, ist sehr viel auch klarer geworden. Deshalb dachte ich jetzt, da gäbe es Hinweise darauf, dass... Klar, das wäre sozusagen ein Moment, wo sich, dieses allgemeine Unwohlsein oder das, also nicht glücklich sein, nicht zufrieden sein mit den gegenwärtigen Umständen, wobei man dann häufig aber noch nicht mal ganz konkret benennen kann, was ist jetzt eigentlich die Ursache, sich aber versucht, Ausdruck zu schaffen. Und was halt wichtig ist und in dem Kontext, der offensichtlich der UFO-Universität auch funktioniert hat, ist, dass es keine weiteren, schon Deutungsangebote gegeben hat, also wo ihr in irgendein Raster reingezwängt wurdet, wo euch gesagt wurde, wo irgendjemand schlaumeiernd dahergekommen ist und gesagt hat, das Problem ist halt das und das und das müsst ihr nur mal richtig erkennen und dann setzt mal da an, sondern dass euch die Freiheit gegeben wird und ihr euch die Freiheit selbst genommen habt, euch das selbst zu erarbeiten. Ja. Und damit verändert sich ja auch, also über diese Selbsterarbeitung, die Problemwahrnehmung schon wieder. Also was ihr eigentlich dann als Problem wahrnehmt und wie ihr es deutet. So habe ich es auch gelesen. Aber es gibt sozusagen in diesen Studien keinen Hinweis darauf oder es wurde nicht gefragt. Doch, doch. Also ja? Das ist ja sozusagen immer eine Vorstufe dann von den Möglichkeiten, also überhaupt so etwas wie organisierteren Protest dann irgendwann zu initiieren. Ja? Mhm. Was man da dann häufig allerdings feststellt, ist, dass dass sich mehr oder weniger eine Masse von Leuten doch auf unter anderem konkrete Feindbilder verständigen müssen, um so eine Wir-Ihr-Trennung hinzubekommen, weil das halt einen sehr motivierenden, handlungsantreibenden Impuls gibt. Also, und ich meine, da ist die Geschichte voll mit Beispielen, also die frühe Arbeiterbewegung, die natürlich irgendwie auch den aufstrebenden, sich entwickelnden Kapitalismus irgendwie erfahren hat, aber so die ersten wirklichen Proteste sich dann im Kontext von Bergarbeiterbewegungen dann gegen die Grubensteiger, also gegen die direkten Vorgesetzten, richtete, aber nicht gegen die, nicht gegen die Besitzer, also gegen die eigentlichen Kapitalisten. Ja. Oder nimm dir Attac. Ich meine, die machen es ziemlich clever. Sie sagen, eine andere Welt ist möglich, das ist möglichst offen und weit gehalten. Und dann kann quasi jede Untergruppierung, jede lokale Organisation sich quasi individuell raussuchen, was jetzt für sie die Ursache des Problems ist. Hast du das Engagement untersucht, also was sich, was ein Protest will oder was zu einem Protest kommt, oder hast du auch Engagement untersucht, was sozusagen gleich einen Entwurf macht und die Utopie gleich bastelt oder sowas, oder konkret was verbessert? Hast du da unterschieden oder? Da muss man in der Tat unterscheiden. Was die Geschichte des Protests hergibt, ist erstmal die Beobachtung, dass diese Utopieentwürfe tatsächlich die Bilder einer künftigen, besseren Welt, dass das Vorstellungen immer von bestimmten Eliten, intellektuellen Schichten sind. Und dass das, was dann einen Massenprotest ausmacht, dass das häufig eher durch diffuse Unmutsbekundung befeuert wird. Und da solche, also das häufig gar nicht anschlussfähig ist miteinander. Also das passt nicht zusammen. Also man findet die dann zwar empirisch häufig in ein und derselben Bewegung wieder, aber quasi die Elite oder die intellektuelle Schicht der Bewegung redet über was ganz anderes als die Masse. Und da gibt es dann also sozialpsychologische Studien und einige Philosophen auch, die sagen, dass das auch gar nicht verwunderlich ist, also dass viele Proteste oder kollektive Proteste, also diese Idealentwürfe der künftigen Gesellschaft, also gar nicht haben, weil wir eigentlich damit überfordert sind, uns diese komplett gerechte Welt vorzustellen. Also wir können zwar vielleicht sowas wie ganz allgemeine Prinzipien formulieren, also was Gerechtigkeit für uns sein könnte, also das normative Ideal der Gleichbehandlung oder von mir aus auch die Leistungsgerechtigkeit. Aber wenn es dann um die konkrete Umsetzung geht, also um das Durchdeklinieren bis in den quasi kleinsten alltäglichen Fall in Interaktionsauseinandersetzung, wir damit komplett überfordert sind, uns das vorzustellen. Und deswegen diese Entwürfe einer künftigen gerechten Gesellschaft da eigentlich immer nicht so eine große Rolle spielen. Ich meine es aber noch viel kleiner, also sozusagen den Punkt, bis jemand sagt, ja, wir müssen hier Nester für Mauersegler schaffen, ist ja irgendwie auch schon... Okay, also wenn man es darauf runterbricht, ja. Aber ja, also da würde ich dann sagen, das sind also quasi Lokalentwürfe von besseren, künftigeren, gerechteren Utopien. Und das sind Lokalentwürfe, die dann aber auch funktionieren, weil die was mit der unmittelbaren Erfahrungswelt zu tun haben, weil die Leute darin leben, weil die es jeden Tag sehen oder sich jeden Tag mit anderen Leuten darüber unterhalten können. Und da funktioniert es dann vermutlich eher, als wenn es was ganz Abstraktes bleibt. Also die Bundesrepublik, die irgendwann mal vielleicht nicht mehr eine kapitalistische Gesellschaft sein sollte oder so. Ich wollte nochmal auf den Begriff des Engagements sozusagen, also als im Ursprung wann komme ich in Bewegung, ja? wann habe ich Motivation oder wodurch kommen Motivationen, dass ich anfange ins Handeln zu kommen, finde ich ganz spannend. Also wir sind ja jetzt auch hierher gekommen. Die Motivation ist offenbar keine ökonomische, kurzfristig zumindest. ich überlege, das heißt, es gab ja irgendwie, man fängt ja nur an zu handeln, wenn ich einen Änderungsbedarf habe. Und auch zu reden, ja, zu kommunizieren, ist ja auch Handlung. Mache ich nur, wenn ich was ändern will. Oder spontan Äußerungen wie Lachen oder so. Deswegen würde mich jetzt schon interessieren, was sozusagen die Motivation ist, jeweils hier zu sein. Naja, das finde ich jetzt nicht uninteressant. Also was interessiert uns, was hergekommen zu sein? Also ist vielleicht für dieses Moment von, was meint lokales Engagement, überregional, welche Verbindungen gibt es, nicht so uninteressant, finde ich jetzt. Metaebene fiel ja gerade so aus. Also wen richtet sich die Frage, Ralf? An uns alle. Ich kann ja, also ich weiß nicht, ob das von Interesse ist sozusagen für andere auch, wenn stelle ich das sofort wieder zurück, aber ich finde es halt. Also ich kann das sagen. Ich finde es auch eine gute Frage. Ich finde das interessant und ziemlich erfrischend, dass ihr hier versucht, so radikal wie möglich die Frage nach der Möglichkeit von Kritik zu stellen. Dass ihr das tut. Das finde ich wirklich interessant, weil einem das kaum noch begegnet. Also da kommt man zwar immer in so schwierige Gespräche und Diskussionen rein und man landet natürlich ständig in Aporien und sowas, aber nichtsdestotrotz kann es ja nicht sein, dass man sozusagen das Projekt begräbt oder eben, um das von vorhin aufzugreifen, in diese Optimierungslogik reinstellt, indem es immer nur so die Kleinkritik ist, die dazu beiträgt, dass man es beim nächsten Mal etwas besser macht oder so. Und nicht mehr in der Lage, und nicht mehr zumindest versucht. So wollten wir es eigentlich auslegen, was scheitert. Diese Positionen halt auch fundamentalistisch zu beziehen oder überhaupt also rauszufinden, ob das noch geht oder beziehungsweise ja dann eher, warum es eigentlich nicht geht. So habe ich dich verstanden, dass das eigentlich der Ausgangspunkt war. Die Frage, wieso das eigentlich nicht geht, wieso man eigentlich diese fundamentalistischen Positionen nicht mehr beziehen kann. Das scheint mir eine ziemlich wichtige Herausforderung gerade zu sein. Ich bin irgendwie froh darum, wenn es da halt irgendwie so einen Ort gibt und da tatsächlich natürlich lokal wie sonst, also das sind immer solche Keimzellen halt, und jetzt irgendwelchen großen ideologischen Debatten, die sozusagen gegensystemisch dann meinetwegen gesteuert waren, habe ich schon immer misstraut. Insofern, da war ich dann immer eher auf der Schiene, der Individualisierungsschiene, die aber halt irgendwie auch ja fatal ist. Und jetzt, auch jetzt in diesem Sinne, dann andersrum gewendet, dass man muss immer das Rad neu erfinden, jetzt vielleicht dann tatsächlich als Positives, jetzt kann man irgendwie in gewisser Weise wirklich auf so einer Null-Ebene wieder anfangen, zu versuchen, radikale Fragen zu stellen und zu verhandeln. Das finde ich gut. Wieso bist du denn hier, Ralf? Jetzt nötig ich ihn noch nicht. Ja, freundlich war auch die Einladung. Wenn Sie mich interessiert. Mich interessiert zu sagen. Nee. Also ganz exemplarisch natürlich für das, wo ich da jetzt gerade herkomme, aber eben auch für andere, also für euer Konstrukt oder für ähnliche Konstrukte sozusagen, inwieweit sich so eine Attraktivität herstellen lässt, wie wir es ganz am Anfang vorhin beim Wicke hatten. Also ich kreiere eine zum Beispiel Kultur von Fragestellungen. Wie kann ich das sozusagen auch nach außen attraktiv machen? Das finde ich sehr interessant. Also eben, ich begnüge mich jetzt persönlich in dem Alltag da nicht unbedingt damit. Also ich bin nicht froh darüber, mir reicht es nicht, wenn ich merke, rings um mich ist diese Insel, also im Prinzip der besetzte Freiraum UKW, wo wir da sind oder so, ja, in Anführungszeichen. Ist ja auch ein Fake natürlich. Oder genauso Reichstraße, ist ja auch ein Nutzungsvertrag. Also das reicht mir jetzt nicht, sondern ich finde die Mechanismen interessant. Gibt es so etwas überhaupt wie eine kann ich eine Kultur in Solar kreieren, um sie attraktiv nach außen zu machen? Oder um den Gegenpol zu benennen, was wir vorhin beim Wicke hatten, ist das nicht sowieso immer eine Wahrnehmungsfrage und eine Konstruktion? Gibt es überhaupt Leidensdruck, in Anführungszeichen? Mhm. Oder ist das das, was wir seit Habermas als Nischengesellschaft bezeichnen? Und so what, haben wir alles sozusagen erlebt und wir kultivieren es auch nochmal, weil wir es eben auch für uns jetzt persönlich nett finden. Aber offenbar ist es ja trotzdem so, dass ihr ja auch das nach außen tragt. Bei uns ist es so, du bist nicht ohne Grund zur Bundeskulturstiftung gegangen. Das ist, also man öffnet ja diese Kreise, es gibt ja Gründe dafür. Ja. Mein Grund ist eben dieses Interesse für eine Übertragbarkeit, also die Kreise größer zu ziehen. Mhm. Von so einer insularen Kultur von Auseinandersetzung. Mhm. Klassisch links würde man sagen, man organisiert sich dann. Ja, also aber eben nicht in dem mit der Zielstellung sozusagen, dass. Also das interessiert mich auch gar nicht. Ist am Ende, geht es dann allen so, wie das, was wir gerade machen, sondern was entsteht dabei? Das finde ich interessant. Also an dieser Reibefläche von, sagen wir mal, lokal, überregional, was passiert denn in dem Moment, wo sich etwas, was insular entstanden ist, aussetzt? Und das finde ich sehr spannend. Das ist sehr formalistisch gesprochen, weil es ging ja uns immer auch um Inhalte und dass sich die Leute da inhaltlich auch wiederfinden. Also nur zu sagen, wir haben eine Insel und ihr könnt euch jetzt hier mit dem Boot andocken. Nee, das sind ja im Einzelfall sind das ja immer ganz konkrete Inhalte. Bloß wenn, dann wäre es jetzt noch exemplarischer. Also wenn ich jetzt sagen würde, was passiert, wenn sich in Halle über Afghanistan-Einsatz unterhalten wird, wenn es eine bestimmte Diskussionskultur darüber gibt. Man forciert das sogar und trägt das nach außen, was passiert an dieser Reibefläche. Mhm. Ab wann kommen neue Akteure in diese Diskussion? Braucht es dann eine andere Kultur als eine lokale Auseinandersetzung? Da gibt es ja überschaubare Strukturen, die kann man halbwegs nachvollziehen. Was passiert in dem Moment, wo das nicht mehr lokal im Sinne von Stadt, Halle jetzt bleibt? Mhm. Und das finde ich eine interessante Auseinandersetzung, weil die bei uns natürlich geführt wird, logischerweise dadurch, dass es ja überregional publiziert wird. Ja. Also. Schade nur, dass es nicht geklappt hat. Was? Na, das Projekt, das ist einfach. Also die Gruppenarbeit meine ich, nicht COVAX. Ach so. Nee, entschuldige. Nee, ich habe jetzt irgendwann überlegt, was du... Klar, wir hätten auch gern erlebt, wie sozusagen unsere Filiale in Berlin irgendwie eröffnet, weil wir hatten ja auch ein paar Berliner. Und es war schon spannend irgendwie. Sind da auch ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Aber egal, das war jetzt deine Frage insofern. Mhm. Zu wie viel habt ihr angefangen? In der Gruppenarbeit zu 30. Und wirklich ganz gemischt, angestellt, Freelancer, Haufen Studenten aus Wissenschaft und Kunst, aber auch Schülerinnen oder in diesem Zwischenbereich. Das war schon spannend und auch spannungsreich, also weil viele von ganz unterschiedlich, du kannst mir nichts erzählen bis ganz vorsichtig, frag mich nichts, so von ich find's spannend, ich guck einfach mal nur, bis ich will ein Buch machen oder ich muss hier unbedingt ganz dringend Handlungen ausführen und so. Und das so unter einen Hut zu bringen und das vor allen Dingen auch mit Gesellschaftskritik zu koppeln, wo viele Leute auch erstmal sagen, ja, wir haben so einen Flyer rausgegeben mit so einem Aufruf und es wurde auch ganz unterschiedlich gelesen, lustigerweise. Ne? Also nicht immer so unbedingt, ihr habt einen Drangsal im Alltag und jetzt versuchen wir mal eine Analyse irgendwie, eine mehr oder weniger solide. Was ist denn euer Resümee, woran das persönliche Engagement? Das müssen wir, glaube ich, irgendwie ein bisschen fundierter nochmal auseinanderbröseln, bevor wir jetzt irgendwie sagen, da und da hat es gelegen dran. Also die Rückmeldungen waren jetzt soweit, Praktikum, Platz bekommen, kann jetzt nicht kommen. Ich wollte eigentlich, der Nächste hat gesagt, ich wollte irgendwie eine Gruppe haben, die ist aber nie zustande gekommen, wollte immer nur gucken, wollte eigentlich jetzt nicht selber handeln, wollte mit denen handeln, die handeln, einfach reden. Ja, Leute, die halt einen Job haben und nebenbei noch das Projekt und das und das und dann noch UFO. Es gab Leute, die waren im Diplom, die haben sich dann ausgeklingt, Leute, die einfach nur geguckt und geredet und in der Handlungsphase dann gar nichts mehr da waren. Und es hat nie die Situation gegeben, dass alle mal an einem Sonntag da waren, alle wieder zusammen. Also am Anfang schon und dann eigentlich immer nur partiell. Das hat eigentlich auch so ein bisschen, fand ich ein bisschen schade, weil das halt irgendwie eine tolle Stimmung war, auch zu 30 da zu sitzen und so eine Sachen zu besprechen. Also ganz unterschiedlich. Time-Management, Zeit, also einfach, dass man die nicht zusammenkriegt auf den Sonntag. Aber auch, dass sich Leute ausgeladen fühlen, weil die Sprache zu wissenschaftlich war, zum Beispiel. Es wurde oft bemängelt. So. Das ist doch viel zu elitär. Gruppen. Ja, aber man hat einen Haufen Probleme. Das wurde auch unterschiedlich diskutiert. Wir haben ja versucht, nichts zu machen wie ein Wissenschaftsdiskurs mit Terminologie, mit gewissen Büchern, mit irgendwelchen Persönlichkeiten. Wir haben ja nicht gesagt Foucault, auch nicht gesagt das und das, sondern es ging immer im Gegenstand. Das war schon sehr runtergedankt, aber es war trotzdem analytisch. Und da gab es halt so eine Sache wie, ich will eine künstlerische Denke verfolgen. Und man fragt, ja, geht es jetzt um das Problem, um zu schauen, wo das herkommt und sozusagen sich einen Begriff davon zu machen? Einfach als Voraussetzung für ein Handeln, damit man nicht... Ich glaube, Engagement fängt nie mit einer Analyse an. Engagement ist, glaube ich, emotional und Engagement, also, ne? Das genau, ist auch dazugestanden. Aber wir schien es wie, dass man sich nicht in der Betroffenheit sammelt und jetzt sozusagen eine Runde macht, wir sind betroffen, sondern den Grund dieser Betroffenheit, geht ja was voraus, sind da reflexive Verhältnisse. Es gibt ja Gründe, warum ich mich schlecht fühle, warum ich mich depressiv fühle, warum ich resigniere, warum ich mich, was kann man das Wort, ohnmächtig fühle im gewissen Sinne. Das sind da reflexive Emotionen, Verhältnisse. Dann kann man fragen, was sind die Ursachen davon? Sind die Ursachen in mir, weil ich irgendwie eine Psychose habe? Oder sind die Ursachen, also werden die mir aufgenötigt, weil ich halt Erwartungen habe an das Leben und permanent werde ich daran gehindert, auch weil ich Hartz IV sagt, mach Bewerbung. Ich will aber bei Covax arbeiten, ich habe eh keinen Job. Ja? Weil ich will überhaupt ganz Tag nur rumliegen und mir wird gesagt, du musst Geld haben, du musst arbeiten. Wenn du keine Arbeit willst, musst du dich aber auch irgendwie verwalten lassen. Ja? Dass man da irgendwie guckt, was sind die Gründe, teilen wir diese Gründe. Und den Schritt haben die mitgemacht, alle. Zu sehen, dass die Gründe sich gar nicht so widersprechen. Jeder reagiert anders drauf. Das ist alles irgendwie ein Missfallen. Aber die Ursachen, dass es keine Neurosen sind, nicht in uns gelagert, sondern dass es von außen sozusagen provoziert wird. Aufgrund dieser Situation, weil wir permanent, also ich bin polemisch, ja, wenn wir immer nur drangsalieren, wenn wir angeherrscht werden. Und dann kann man gefragt, was sind denn die Gründe, was sind die Institutionen, die uns anherrschen, was sind die Gewalten? Und da waren alle dabei, aber dann in der Klärung, sozusagen in der zusätzlichen Klärung, wie kann man damit umgehen, was kann man für eine Praxis rausziehen, da sind alle ausgestiegen. Also das Engagement war da, die Analyse, die ersten Schritte wurden auch mitgemacht und dann sind die Leute ausgestiegen. Und aber dann waren die Gründe ganz, ganz vielfältig und dann auch, weil die Situationen ihnen zu langwierig waren, zu zäh. Das ist halt, ihr habt ja die Praxis in einer gewissen Form auch vorgegeben. Ja. Durch diesen theoretischen Diskurs, sehr intensive Auseinandersetzung und das ist natürlich dann auch... Ja, wenn man den Begriff haben will, sind die Verfahren nicht so vielzählig, die man hat. Es ist einfach sich hinsetzen und nachdenken. Naja, aber das ist genau der Punkt, den Ralf, glaube ich, vorhin angesprochen hat. Also im Prinzip jedes Anliegen muss auch seine neuen Artikulationsformen möglicherweise finden. Und vielleicht muss man dann genau in dem Moment, wo... Was soll das sagen? Also jetzt ist mir so zu abstrakt. Ich habe keinen Begriff von diesen... Was heißt eine Artikulationsform? Das kann total vielfältig sein, ja. Und ich denke, man kann nicht so ein Rezeptwissen aufstellen, so wie das kleine Handbuch für... Das haben wir gar nicht gemacht. Wir reden drüber. Wir machen uns einen Begriff. Was ist denn da eine Form? Das ist ja keine Form, das ist Inhalt. Das ist purer Inhalt. Wir reden drüber. Naja, aber es gibt natürlich immer schon Formen, auf die man sich quasi vorkontraktuell geeinigt hat. Also eine bestimmte Form der Auseinandersetzung, die nicht darin liegt, dass man sich anschreit beispielsweise. Oder lässt man das vielleicht doch mal zu? Also was passiert, wenn dann welche dabei sind und sagen, das ist uns irgendwie zu intellektuell, ja? Also können wir das nicht irgendwie auch in einer einfacheren Sprache irgendwie verhandeln? Und wenn man, also darüber könnte man sich ja dann auseinandersetzen, wie das aussehen könnte, auch wenn man es natürlich sehr schlecht denken kann. Ja, aber die Möglichkeit haben wir aufgelassen, also ich sage mal offen gelassen. Und ungefähr ein Drittel der Zeit ging damit drauf, dass wir reflektiert und diskutiert haben, wie kommuniziert man miteinander? Wie organisiert man sich? Wie trifft man sich? Also die Leute haben ja selber festgelegt, die wollten ja diese Gruppenarbeit diese mehreren Wochen. Wir haben ja total, wir waren ja richtig flexibel. Wir haben gesagt, also es gibt ganz viele Optionen, die sagen gar nichts. Also wir wissen nur eins, hier sind Probleme, also Drangsal, und wir wollen am Ende zu einer neuen Praxis kommen. Wie kann man damit umgehen? Wie kann man das lösen? Und dazwischen war Selbstorganisation. Ja, aber das, warum denn notwendigerweise, also ich zum Beispiel hätte jetzt schon immer so ein Problem, wenn als Ziel steht eine kollektive Praxis, also... Nicht kollektiv, das ist gar nicht, dass wir gemeinsam, sondern dass wir das Problem lösen. Ich ausreden bloß ganz kurz. Ich glaube nämlich, dass wenn jetzt jemand aussteigt, dass für mich wäre das jetzt überhaupt nichts, oder andersrum, das ist meine alltägliche Erfahrung bei Coax, dass Leute kommen und gehen, das ist vollkommen normal. Die steigen zu einem bestimmten Punkt aus, und ob sie da nur geredet haben, aus meiner Sicht, oder meinetwegen auch nur sofort losgehandelt haben, naja gut, die reden natürlich im Radio sowieso meist, also meinetwegen... Und das ist auch noch eine Handlung. Ja, na klar, sowieso. Also das finde ich jetzt überhaupt nicht dramatisch und auch kein negatives Ergebnis, dass da jemand an einem bestimmten Punkt angekommen ist, und natürlich wird der jetzt oder die anders handeln in Zukunft. Logischerweise, es geht das ja. Das war gar kein Urteil, dass wir es schade finden, sondern es war die Frage, mit wie viel wir angefangen haben, wie viel übrig sind. Und das war jetzt gar nicht sozusagen sittlich gewertet oder so, dass man sagt, oh, schade, weg oder schlecht, weg. Ich habe nur reagiert, weil du so emotional auf einmal so betroffen warst, dass die alle gegangen sind. Also ich hätte schon gern noch gesehen, wie du gesagt hast, wenn das so weitere Kreise zieht. Ne? Auch die Vernetzung mit den Sachen, die ja schon in Halle passieren. Und vielleicht zieht es die, und du wirst es ja auch nicht. Ich würde halt auch gern mal face-to-face dann... Bei Coax ist die UFO-Uni total bekannt. Ja? Na klar, das zieht natürlich Kreise, wenn ihr da irgendwie aus Neustadt nach Glaucha rennt mit Mikrofon. Die Leute fangen an, darüber nachzudenken, was heißt denn das für mich mit meiner XY, mit meinem Anliegen. Wenn das geht, ne, dann... Och, so, das passiert ja schon. Das ist ja, werden die sich nicht dauernd an euch wenden und sagen übrigens... Ich war auch mal hier und das war ganz toll. Und nicht, dass du denkst, ich mache nichts mehr, ich mache jetzt noch. Das machen sie natürlich nicht. Aber die haben auch alle ihre Felder, das sehe ich auch total ein. Aber weil du gesagt hast, es ist spannend zu gucken, wenn das so ein insulares Feld mal irgendwie sich verbreitert, das hätte ich auch gern gesehen. Vor allen Dingen, weil ich ja auch erhofft hatte, also wirklich ganz... Also mal sozusagen ganz spinnert, was es sein könnte, nämlich nicht nur einzelne Projekte, sondern ein großes, umfassendes Ding. Und sich auf ein Thema konzentrieren und eine Form von Praxis finden mit beispielsweise mit Leuten, die gar nicht mitdiskutiert haben, aber die mitmachen, weil die kennt der und der und die machen zum Beispiel Computersachen. Und dann sind die für das Projekt halt eingespannt und dann kommen halt ganz interessante Sachen, so habe ich es mir erhofft. Mhm. Aber und weil die Sachen überhaupt nicht enttäuscht oder so, sondern einfach versuchen jetzt sozusagen eine Analyse noch dessen zu schaffen und eventuell nochmal starten. Ich würde gerne mal fragen, also das frage ich mich schon die ganze Zeit und jetzt wieder, ob dieser Ausgangspunkt, wir alle fühlen Drangsal und fühlen uns angeherrscht, ob das wirklich in euren Augen ein tragfähiger Ausgangspunkt war oder ist. Also das war nur jetzt zum Beispiel, das ist natürlich... Also vielleicht in Ausnahmefällen auch, aber eigentlich natürlich genau nicht der Ansatzpunkt zum Beispiel für, wie wir uns vorstellen, wie das Keimmoment oder sowas von so typischen dann später FNL geförderten Projekten ist, sondern da ist es mal eher so, es passiert gar nichts so ungefähr, hier muss mal was passieren. Und dann, wie kann man das machen? Und da gibt es dann Widerstände und so weiter, aber man stellt eben fest, es geht. Man kann das irgendwie überwinden, aber die Perspektive ist eigentlich immer in irgendeiner Art und Weise eine konstruktive Perspektive. Und sei es auch relativ klein, bezogen darauf, dass man nur irgend so einen Raum klar macht oder so. Und ich meine, den Raum hattet ihr schon und dann habt ihr angefangen, aber nur weil du das ja jetzt eben so stark gemacht hast, so als Ausgangspunkt, und da würde ich mich zum Beispiel, da hätte ich mich noch nie drunter aber eingeordnet. Aber hier passiert nichts, aber ist doch auch ein Drangsal, finde ich. Nee, vielleicht andersrum, der Aufruf war jetzt nicht, allen geht schlecht, sondern Leute, die sich drangsaliert fühlen, also oder die merken, die Probleme, die sind nicht sozusagen meine persönlichen, sondern die werden an mich herangetragen und sagen, ich werde genötigt, Probleme zu haben, ne? Also ich werde genötigt, Punkt. Also sozusagen an die Leute haben wir uns gerichtet, also weil es auch hieß, um was zu verändern, muss man erstmal irgendwas feststellen, was irgendwie nicht in Ordnung ist. Also wenn man feststellt, ist was nicht in Ordnung und es ist jetzt nicht mein familiäres Ding, sondern das kommt irgendwie von außen, dass die Leute, wenn sie mögen, sich hier treffen, um sich darüber zu verständigen. Also gar nicht gesagt, allen geht's mies, ich glaube schon, dass es viele nicht happy sind, so, ja, aber das ist, sagen wir haben kein Statement gemacht zur Gesellschaft, sondern wir haben uns an die Leute gerichtet, ganz selektiv, die glauben, dass hier dass es nicht ihr Laden ist oder dass was schief kommt. Es gibt ja zwei, also wahrscheinlich gibt es unendlich viele, aber so zwei Zustände von Stillstand. Und das eine ist sicherlich so, was Rainer Müller irgendwie als die heile Welt ist die letzte bezeichnet hat. Also wenn es stimmt, dann ist natürlich auch keine Bewegung mehr da. Aber die wahrscheinlich hierzulande häufiger anzutreffende ist das, was du vorhin mit Lethargie beschrieben hast oder umschrieben hast. Und das ist ja ein Manko. Also eine Bewegung kommt ja immer aus einem Manko. Das Manko ist nur eben schlechter greifbar. Und da ist dann eher die Frage, okay, wie kommen die Leute aus meiner Sicht zur Sprache, also zum und dann zum Handeln. Und das wäre, also da das für mich so rum funktioniert in der Regel, wenn es nicht affektiv ist, finde ich die Auseinandersetzung jetzt nicht verkehrt als ersten Schritt, in welcher Form auch immer. Ja. Und wenn ihr darüber so lange verhandelt habt, wie ihr die gerne führen wollt, aber dann ist ja schon was passiert. Und ob es dann noch zu einer Handlung kommt, finde ich jetzt nicht notwendigerweise eine Folge. Natürlich eine wünschenswerte, klar. Aber eine wünschenswerte. Ja, gut. Das ist ein Missverständnis. Das war wirklich eine offene Frage. Das war nicht polemisch oder irgendwas. Das war wirklich eine offene Frage, ob ich das richtig verstanden habe und ob ihr glaubt, dass das so funktioniert hat. Und nachdem, wie du jetzt gerade geantwortet hast, habe ich den Eindruck, ja, also du glaubst, dass das so funktioniert hat oder ja, es hat so funktioniert. Ich wollte das nur noch mal nachfragen, weil das ist ja, und es hat ja, also es verknüpft sich ja tatsächlich auch mit Punkten, die wir vorher hatten, auch so relativ theoretischen Punkten oder sowas. Woran kann sich Engagement entzünden und woran kann sich Protest festmachen und so weiter. Und das ist ja vielleicht auch wiederum gar nicht schlecht, wenn man sagt, es gibt hier irgendeine, um das Wort nochmal zu nehmen, Drangsal, die irgendwie diffus ist. Und wenn man es schafft, das weniger diffus und klarer zu machen, dann hat man vielleicht tatsächlich sowas wie einen Gegner. Also es war wirklich eine Frage. Also ganz alltagspraktisch, bei uns wird gerade saniert und wir merken halt, dass sozusagen wir in einem Bezirk wohnen, hier im Paulusviertel, der augenscheinlich sozusagen einer anderen Klientel zusteht, weil die Leute sich das leisten können, da zu wohnen. Und das Haus wird verkauft von der HWG, die wollen ihr Tafelsilber verscherbeln und dann kommen die neuen sozusagen Besitzer rein und die diktieren also in dein Leben rein, die ziehen eine Baustelle hoch, die kommen in unsere Wohnung quasi mit einem Bohrhammer und dann rufen wir die Polizei und die sagt, na, was ist doch keine Sachbeschädigung, gibt gar keine Anzeige, die Mauer gehört euch nicht und wollen wieder abhauen. So. Also das ist so ganz alltagspraktisch und ich glaube, da braucht man auch gar nicht sagen, das ist, also finde ich, ganz viele Dinge sind eben nicht diffus, die passieren halt. Die Bullen sind da, die sagen, es ist keine Sachbeschädigung. Wir sagen, Leute, die brechen in unsere Wohnung, ihr müsst mal hier irgendwas tun. Nee, guckt mal, die haben da nur die Elektroleitung liegt, wir sind wieder weg. Ne? So, also da stehst du wirklich neben dir und hast so einen Hals, da würde ich gern was machen. Persönlich, ja. Das wäre ein UFO-Projekt für mich, einfach zu sagen, was haben die Bullen für eine Rolle? B, warum können die uns erzählen, wir können alles mit euch machen, wir haben nicht mal eine Modernisierungserklärung, die gültig ist? Warum können wir jetzt nicht einen Baustopp verursachen? Du hast ja immer die Wahl, dir einen Anwalt zu nehmen und vor das Gericht zu gehen. Richtig, aber dazu musst du Anträge stellen, wenn du kein Geld hast. Das dauert ewig, bis der durch ist. Da sind die schon mit der Modernisierung durch. Du könntest dich nackt an den Polizisten ketten. Ja, aber wir sind da ja, schon sowas, ein bisschen beim... Da wolltest du eine Kette. Die kostet Geld. Das ist da echt ein Knackpunkt der Geschichte, weil im Prinzip hast du jetzt genau das beschrieben, was letztlich so eine Art kollektive Auseinandersetzung quasi eigentlich auch verhindert. Also entweder rede ich dann über Mechanismen, die es möglich machen, dass ich solcherlei Dinge zukünftig mit anderen Augen sehen kann und eigene Handlungsfähigkeit herstelle. Oder aber ich habe ganz partikulare Gruppen, die irgendwie, im Übrigen gibt es einen Mieterschutzverein und so weiter. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es das ja alles nicht gibt. Ja? Also es gibt doch sozusagen für jede solcher individuellen Bedrängnisse, sofern sie nicht eine größere, überregionale, gleiche Struktur haben sozusagen, die vielleicht, wo dann eben sowas fehlt, wie der Mieterschutzverein, Wobei ich auch das bezweifeln würde. Aber die sind nicht besonders, also die sind auch, da musst du beitreten, dann musst du, das ist genau diese Anwaltgeschichte, die beraten dich ein bisschen, du musst die Briefe schreiben. Na, ich meine jetzt nochmal. Rechtsweg gehen und die machen trotzdem, was sie wollen. Und ich würde sagen, also mein Gegenentwurf wäre sozusagen, mit Leuten darüber nachzudenken, was man zum Beispiel machen könnte, ganz konkret, damit die da nicht mehr bauen können. Damit die, und meinetwegen auch vielleicht eine viel schnellere Option aufzubauen, viel informeller als der Mieterschutzbund, meinetwegen. Aber die eine Sache ist doch die bürokratische Angelegenheit, wie man jetzt, welche Rechte man hat, wie man sich dagegen wehren kann. Die andere Sache ist, dass es dich einfach ankotzt von so einem Kapitalistenschwein, jetzt mal böse gesagt, aufgekauft zu werden. Dass das so immens in dein Leben eingreift. Aber das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Dinge, oder? Also dagegen willst du dich doch eigentlich... Aber die Rechtslage, die ist da, bloß du musst die sozusagen, du bist ja in der Bringepflicht, zu erklären, dass das nicht so geht. Und da würde ich einfach sagen, da wären auch Möglichkeiten vielleicht nötig, vielleicht verstricke ich mich jetzt hier, aber einfach zu sagen, kürzere Handlungen, irgendwie, da gibt es schon einen Pool an Ideen, wie man sich da wehren kann. Ja, aber gibt es doch eigentlich, oder? Ist ja nur ein Beispiel, aber es gibt ja sozusagen Probleme, wo mir noch nicht sozusagen schlüssig dargelegt wurde, irgendwie so Optionen, so, da kannst du dich jetzt anschließen und das ist jetzt, das ist ganz schnell und ohne Probleme, also auch bei dieser Mietergeschichte. Viel interessanter sozusagen, eine Fähigkeit herzustellen, in der ich so denken kann, dass bei mir auf kurzen Wegen, also dass ich mit anderen Worten nonkonformistisch alle Möglichkeiten ausloten kann. Ob die jetzt kollektiv dann, also ein Kollektiv überhaupt brauchen oder individuelle Handlungsfähigkeit herstellen, ist aber erstmal völlig wurscht. Aber allein eine Denke oder eine Denkmöglichkeit herzustellen, dass ich eben nicht sozusagen wie das Lamm hinterm und so weiter. Nee, das Lamm läuft das ja, irgendwo hinterher. Nee. Aber Ralf, das hat doch eine ganz klare Grenze. Und die ist nicht der freie Wille und was ich sozusagen in meiner Kreativität anrichten kann, sondern die Grenze des Justiziabien, ja, und einer Rechtsgewalt, die einfach dann das Recht durchsetzt, nämlich der das Recht auf seiner Seite. Das ist hier der Eigentümer, dem wurscht ist. Also, der das, ob du da irgendwie nicht arbeiten kannst und nicht leben kannst, weil früh um 8 bis Nachmittag um 5 die Bohrmaschinen hämmern. Wenn ich das einzuschätzen weiß, ist es doch kein Problem. Wenn ich sozusagen, ja, merkst du schon, du bist echt auf dem Rückzug damit. Einzuschätzen nein, wieso weiß. Denn? Wieso denn? Wenn ich eine Urteilsfähigkeit besitze, die dann heißt, jetzt im Übrigen braucht es gerade zivilen Ungehorsam oder wie immer der justiziable Begriff dafür ist, also eine Rechtsbeugung in Anführungszeichen, weil Gefahr im Verzug ist, in Anführungszeichen, oder ob ich schlussfolgere, dass ich bitteschön jetzt kollektiv so bald als möglich den Kapitalismus abschaffen will, weil das ist das Grundübel, oder was auch immer sich daraus ableiten lässt, sozusagen, das ist doch, hat doch mit meiner Urteilsfähigkeit zu tun und mit einer vorher kultivierten Auseinandersetzung mit Dingen. Nee, das hat einerseits klar mit der Urteilsfähigkeit zu tun, aber zweitens ist es auch ein praktisches Problem. Die Gewalt ist doch nicht auf deiner Seite. Sozusagen, die Gewalt wird doch durchgesetzt von oben und dann bist du jemand, der dann, hat man eine Polizei, das sind doch jetzt die Exekutive. Die trägt doch die Gewalt und entscheidet vor Ort, ist sozusagen das Recht auf deiner Seite oder nicht. Sebastian ist dann, wie als Delegierte der Gewalt sagen, nee, was regst du mich da auf? Grundsätzlich halte ich das für eine Verschwörungstheorie, ganz simpel. Also weil in dem Moment, wo du, das kann ja sein, dass die Ableitung davon ist, dass Polizei so, wie sie heute funktioniert, beispielsweise als Apparat von Machtausübung und so weiter, nicht mehr das adäquate Mittel ist. Und dann kann ich darüber nachdenken, wie kann ich das ändern? Wie, dass die Gewalt noch direkter und unhinterfragter in mein Haus tritt oder wie? Ich gebe mal noch ein Beispiel. Wir hatten einen Freund, was ich so in Richtung UFO-Projekt meine. Ein Freund von uns oder eine Freundin von uns hat uns einen Anwalt empfohlen, der keiner ist, weil er das zweite Staatsexamen nie bestanden hat. Und der hat uns beraten und plötzlich hat sich bei uns sozusagen alles geändert. Wir hatten sozusagen plötzlich eine Einschätzung von jemandem, der schon wusste, wie man damit umgeht. Hm. Und das meine ich mit UFO-Projekt. Einfach einen Urteilsfähigkeit herstellen, Wissenstransfer, na klar. Genau, aber einfach sozusagen ein UFO-Projekt wäre sozusagen einen Pool aufzusetzen an Ideen und die auch durchzuziehen und zu sagen, das funktioniert. Und wenn ihr ein Problem habt, macht das. Rezeptur. Ja, ja, das meine ich, aber das gibt es ja für ganz unterschiedliche gesellschaftliche Probleme und Drangsale. Ja, so. Ich kriege den Geschmack nicht aus dem Mund, dass es eine reine Defensive und reaktiv ist. Also, das kann man auch nur so weit spielen, wie die Gewalt sagt, das ist okay. Hm. Also, bestes Beispiel ist doch Glaucher mit den Brachflächengärten. Ja? Jetzt wird gesagt, das ist ein Freiraum. Es ist kein Freiraum. Es ist nur so lange, wie der Typ da keine Verwendung dafür hat und Geld rausziehen kann. Mit Labim hatten wir das im Interview ja auch mit Dietrich. Wie kommst du da jetzt von der Sanierung auf... Ja, um Freiraum, Rezeptur, Urteil sehen. So, aber das Urteil hat doch, wenn ich es auch so abstrakt finden kann, ja, hat doch eine praktische Grenze. Nämlich der, der sein Recht durchsetzt und die Gewalt ist auf seiner Seite. Der Staat ist sozusagen die... Es gibt doch die Rechtslage. Die ist, da bist du drauf verpflichtet, da hast du keine Wahl. Und der sagt dann dir, das ist doch der Eigentümer vom Haus, das ist doch dein... Also, kann ich dich da mal nach der Perspektive fragen? Also was sozusagen wäre denn jetzt aus deiner Sicht ein Idealzustand? Wofür? Na, für das, was du gerade beschreibst. Also das ist ja eben mein Problem. Es ist alles so einzeln. Das Aushandeln, und das geht nicht. Das faire Aushandeln von zwei Interessen. Das geht nicht, weil das eine Interesse aufgrund des Eigentums einfach schon gesetzt ist. Das ist justiziabler. Ob du dich dann störst, ob du Kopfschmerzen hast, Migräne, das ist ja auch ganz faktisch und ganz physisch auch. Das ist doch dem Gericht egal. Der sagt, Eigentumsrecht geht vor. Dann musst du halt woanders hin, wenn du in so einer Bibel bist. Dann merkt man, das ist nichts mehr mit Aushandeln. Das Recht ist auf deiner Seite des Eigentümers dieser Immobilie. Ja, aber das stimmt natürlich so. Das ist, weil es gerade da, also jetzt gerade dazu, was vom Mietrecht angeht und so, gibt es natürlich ein sehr, sehr ausdifferenziertes System, in dem halt eigentlich, das eigentlich immer versucht, einen Interessenausgleich herzustellen. Und der würde dann A lauten, du hast natürlich das Recht, deine Miete praktisch komplett runterzusetzen in so einem Fall. Oder B, du hast einen Anspruch auf eine Umsetzwohnung. Dann kannst du natürlich sagen, ich habe aber keinen Bock, in eine Umsetzwohnung zu gehen und dann ist es blöd. Ja? Aber das ist auf jeden Fall schon mal, also das Recht geht schon so weit, dass es eigentlich deine Interessen als Mieter in ziemlich hohem Maße schützt. Das ist schon so. Ich wollte jetzt eigentlich noch mal was anderes sagen. Also genau das finde ich irgendwie lustig, dass ihr da, also es gab ja dazu alle möglichen Antworten immer, ja. Das war ja irgendwie mal alles klar. Also vor 20 oder 30 Jahren wäre ja völlig klar gewesen, wie man das politisch analysiert und begründet und wer da irgendwie schuld ist und was man ändern muss und so. Und diese Antworten, die sind jetzt irgendwie nicht mehr parat und ihr wollt sie auch nicht so einfach finden oder so, sondern ihr besteht einfach nur darauf, dass das irgendwie ein grundsätzliches Problem ist und bezieht diese fundamentalistische Position. Das gefällt mir. Und als Gegenbeispiel die Postkult-Leute, ja, weil es ja jetzt auch eben um Glaucher geht oder so, die sind, und weil du ja eben jetzt auch genau diesen Garten da erwähnt hast, die sind ja konsequent pragmatisch. Die sehen das ja überhaupt nicht so, sondern die sehen das genau umgekehrt so, was jetzt sozusagen uns natürlich viel einfacher reinläuft. Ist okay. Ja, aber das habe ich jetzt auch ironisch gesagt. Die sehen das ja einfach so, hier natürlich kann man verhandeln, man kann mit allen verhandeln und die tun es ja auch und sie tun es ja auch mit einem gewissen Erfolg. Dann kann man natürlich sagen, ja, wartet mal irgendwie 3 Jahre ab und dann ist wahrscheinlich gar nichts daraus geworden, aber das weiß man ja nicht. Es könnte natürlich durchaus was draus werden, im Rahmen der Möglichkeiten und so weiter. Das sind irgendwie zwei verschiedene Sachen. Der pragmatische Weg ist in gewisser Weise sicher der konstruktivere und so, weil er von Anfang an halt so gedacht ist, aber er ändert natürlich nichts an den prinzipiellen Gegebenheiten, er versucht es noch nicht einmal, sondern er arrangiert sich halt von Anfang an damit. Und das genau scheint ja irgendwie das Ding zu sein, dass ihr sagt, nö, ich will mich jetzt hier aber so nicht damit arrangieren, ich tue es ja eh, sowieso muss ich ja, aber jetzt, ich will hier trotzdem mal prinzipiell die Frage stellen, ob das eigentlich so sein muss und ob das nicht anders sein könnte. Ich finde es aber also jetzt gar nicht in diesem affirmativen Sinne sozusagen, sondern eben eher dann doch nochmal im Sinne des Transfers von eben schon gedachten Sachen. Es gibt natürlich hochinteressante Ansätze von Kapitalismuskritik, die ja nicht irgendwie 30 Jahre alt sind, sondern eben genau da aufsatteln, wo es sich jetzt befindet. Und ich finde es jetzt überhaupt nicht verkehrt sozusagen, dass dabei Sachen auch eine Rolle spielen, die schon mal gedacht wurden. Inklusive derer, die jetzt gerade... Der da war das. Nee, Moment. Also andersrum, mir würde das leichter fallen oft sozusagen, dann irgendwie Haltung zu entwickeln, wenn ich eben nicht das Gefühl habe, oh Gott, ja, ich erfinde es jetzt neu. Also mit anderen Worten. Ich finde das da auch. Wir beziehen uns da ganz stark auf Positionen, die schon gedacht worden sind, muss ich ehrlich sagen. Also wir haben und die Welt hat sich einfach auch geändert, das muss man auch mal sagen. Also Globalisierung ist einfach kein Ding, wo du mit der Kapitalismuskritik der 60er Jahre. Das ist irgendwie auch schon drin. Ja, du kannst auch mit Marx immer noch irgendwie sowas erklären, aber es reicht halt nicht mehr aus. Ja? Das Finanzwesen ist komplizierter, auch die Nation ist komplizierter als dieses 19. Jahrhunderts, wo die grundlegenden Werke über oder frühes 20. über Nation geschrieben wurden. Das ist etwas anderes. Und sagen, die haben wir auch in Kenntnis genommen. Man muss halt, also, beziehungsweise andersherum, auch wenn wir die Welt mit unserem Urteil präsentieren, wird immer gefragt, wie kommt ihr darauf? Sind wir so und so in der Not, das nachzuschieben? Also da kann man es ja gleich offen machen und sagen, wir machen das mal gemeinsam. Ja? Wir finden mal gemeinsam zum Urteil. Also für manche ist das ein Wiederkäuen und ich sehe aber auch gerade im Vergleich zu den 70ern, 80ern, gerade Kapitalismuskritik, dass sich da unheimlich viel gewandelt hat, auch gerade durch diese merkwürdige Verwaschung, durch ganz viele Attackleute, in Negri zum Beispiel, der wieder sozusagen den Vulgärmarxismus raushaut und sagt, der Kapitalismus wird sich selber tot machen. Das ist ein Trostgedanke, der ist neu, der wurde neu formuliert. Das ist eine ganz große Breite in der Attackbewegung. Also das ist neu, das ist kein Wiederkäuen. Also muss ich auch sagen, das ist neue Analyse. Und vor allem auch ernst in dieser Position. Man kann immer gucken, was gibt es? Und sie prüfen, ich gehe ja gar nicht mit dem Geiste in die Bibliothek und sage, alles vernichten. Nein, ich will wirklich was wissen und was erfahren. Und erst in der Auseinandersetzung merke ich, wo für mich Sachen nicht plausibel sind, wo sie irgendwie vor dem Ziel aufhören, wo sie kompensatorisch sind, wo sie affirmativ dann doch irgendwie über das Verfahren sind. Adorno habe ich jetzt vor 2 Wochen zum Beispiel, komplett Affirmationsgedanke. Er kommt mit dem Jesus-Protest und macht aber nichts anderes als die Affirmation. Und da muss man natürlich sagen, dass wir beide ganz anders einen theoretischen Background haben, als die Gruppenarbeit gelaufen ist. Ne? Also das müsste man dann nochmal trennen. Weil wir gehen in Marx-Seminare, wir unterhalten uns mit vielen Leuten und versuchen da schon sozusagen theoretisch viel stärker sozusagen anzukoppeln, als das in der Gruppenarbeit passiert ist. Da haben wir, sagen wir, deduktiv gearbeitet, haben gesagt, Alltagspraxis raus, Alltagswissen raus, also rauskramen und hervorbringen und sozusagen versuchen, eine Analyse darüber fruchtbar zu machen. Auch in dem bewussten Wissen, A, man kann nicht alles abdecken und B, man schließt aber dann auch nicht die Leute aus. So. Aber was wir beide halt diskutieren, sind andere Sachen. Also, also nicht andere Sachen, aber dezidiert dann auch in Anlehnung an Kritik, die schon formuliert wurde. Ist vielleicht jetzt auch nicht so spannend, aber... Naja, wie geht ihr dann mit genau damit um? Das Gros der Leute, meinetwegen, hat genau die Zeit offenbar nicht gehabt oder so. Oder auch nicht die Muße oder Lust sozusagen, in die Tiefen von gesellschaftlicher Auseinandersetzung zu steigen. Nimmt also das an der Oberfläche wahr, zumal mit einer Deutungshoheit durch... Ne? Alles vom Kindbein an sozusagen. Das heißt, sie kommen quasi hierher oder in irgendeine Initiative lokal und haben diesen Background nicht. Und die Frage ist sozusagen, was meint dann Engagement? Ja? Auf welcher Basis ist es dann zum Scheitern verurteilt oder ist es sowieso, geht es dann um ihre, also wie geht man damit um? Wie geht ihr damit um? Das finde ich interessant. Also ich beziehe mich da sehr stark aufs Kunstfeld, Steffen weniger. Also für mich ist dann spannend sozusagen die Kritik, zu verorten, was ist da in der Kunst möglich und wie wird die vor allem mit welchem Gesto für sie vorgetragen. Und daran arbeite ich mich sozusagen ab. Steffen auch, aber der geht da, glaube ich, noch weiter. Also für mich ist es spannend, solche Projekte zu... Ich habe mich gestern wieder gelesen, die EU hat ein Programm ausgegeben, da sollen Leute, also Künstlerinnen, Studentinnen vor allen Dingen, sollen sozusagen mit einem Armen, einen von Armut betroffenen Menschen, die sollen ihn quasi reintegrieren in die Gesellschaft, sollen ihnen sozusagen wieder die Würde wiedergeben. Armut soll belassen werden, ist klar. Also daran rühren wir nicht. Aber sozusagen, dass derjenige sich wieder mit der Gesellschaft identifiziert. Und das ist doch schon mal ein spannendes Ding. Da kann man dann überlegen, ja, was soll da passieren? Wie wird das verargumentiert? Das finde ich spannend. Das war auch so ein bisschen mein Hintergrund, weshalb ich dann sozusagen die UFO-Uni mit angestoßen habe, ist... sagen, diese Kritik vielleicht fundamentaler zu bringen, viel radikaler, viel stärker zu fragen, wir lassen uns als Kulturschaffende nicht in diesen sozialen und gesellschaftlichen Schmiermittel-Diskurs mit einbinden und wir machen jetzt sozusagen wir kitten sozusagen die Brüche, die da sind, sondern wir schaffen das irgendwie ja, interdisziplinär auch mit unterschiedlichen Hintergründen irgendwie das aufzubrechen und sichtbar zu machen. Mit der Frage sind wir heran. Also wir dachten ja nicht, dass Ding gut gelingen. Deswegen sind wir auch nicht so furchtbar enttäuscht. Das war ja im Feld auch der Möglichkeit. Also wir sind auch tatsächlich auch wie ein Soziologe ran. Was ist nötig, dass Leute sich zusammenfinden? Was sind die Argumente? Wie argumentieren sie es untereinander? Wie kriegt man den Transfer, wenn man denen komplett das überlässt und sagen, nur die Struktur bietet? Ja? Also einen freien Raum, viele Experten aus der Praxis, aus dem Alltag, sozusagen auch Material, Hilfe von uns, also Manpower, der Vermittlung. Also wie organisiert sich das? Ja? Also was sind Ihren Argumente, dass Sie dabei bleiben? Wann steigen Sie aus? Also mit diesem Auge haben wir auch drauf geschaut. Also ganz soziologisch fast schon. Ja? Aber auch im Sinne von, wie kriegt man eine Gegenhegemonie hin? Also tatsächlich ganz ernst genommen, ja. Bierernst jetzt. Also nichts vorausgesetzt und sagt, jetzt verhaltet euch dazu. Auch den kein Diskurs sozusagen nahegelegt und sagt, hier, wir machen euch den plausibel, integriert euch. Sondern wirklich im Sinne von, ja, könnte man nur Gegenhegemonie sagen. Ja? Also nicht des Kittens, nicht Übergänge, sondern für die Probleme bewusst werden, für die Brüche bewusst werden, auch sensibel machen, was politische Rhetorik ist, was auch wissenschaftliche Rhetorik ist, was sie versucht zu erklären, was sie aber nicht schafft, was ist wirklich, was uns sozusagen nötigt, bedingt, was ist unser sozusagen freier Entschluss, ist es das, was die Neurophysiologie hat, gar nicht existiert, oder existiert die dann doch? Also, und dann halt zu schauen, wie gehen die auch, also immer in diesen Pendulum bewegen, und dann von außen zu schauen, wie gehen die Leute damit um, wird ihnen das plausibel, ist es denen sozusagen Argument, beim Ball zu bleiben, steigen die dort aus, brauchen Leute Ruhe, gab es auch jemand, der meint, also ich muss das für mich ordnen, ich muss mich sozusagen zurückziehen, das für mich erstmal klären, ja. So richtig überraschend kam es nicht, wir haben uns trotzdem was anderes gewünscht, so, also mit dem Ausgang. Und das, was wir heute sozusagen diskutiert haben, war, das war jetzt offene Frage von Anfang an präsent. Ich dachte, so, öffnen wir das mal mit Leuten, die einfach Erfahrung haben, ja. Also eigentlich sitzen wir auch im Podium, wie wir gerade merken, manche mehr als hier. Schönes Schlusswort hätte ich jetzt beinahe gesagt, wenn... Ja, kann ich noch mal, also auch ganz, also wir sind ja sozusagen, wir haben uns ja richtig gerieben an der Kunststiftung des Landes, ja. Was will die und was ist es sozusagen, was sind die ganz praktischen Grenzen oder auch administrativen Grenzen, die aufzeigt, ja. Die Stadt an Fördermöglichkeiten, was will die, die will überall Engagement. Oder auch irgendwelche Stiftungen, die wollen Engagement, oder kommen in die Projekte und man merkt, dass man, so ernst wie wir das nehmen, komplett rausfallen. Das ist wie Gauck sagt, ja, da ist ein Gedanke vorausgesetzt und dadurch sollst du dich zum Mittel machen. Aber bitte nicht wirklich ernst nehmen, diese Kritik, sozusagen das Heft selbst in die Hand nehmen. Da haben sie jetzt nicht, die Stiftungen sind da ausgestiegen. Ja? Das ist nicht unser Gebiet. Und dann ist auch mal Diskussion, also in den Wald sozusagen gibt es staatliche oder Institutionen des Staates, der Länder, des Bundes, wie auch immer, die sowas fördern oder stehen die polemisch dem immer entgegen, ja, ganz anderes Interesse. Und das ist eher als Frage, jetzt gar nicht als Angriff, sondern als Frage, also wie kann man da durchlavieren, wir haben es mit der Kunststiftung irgendwie geschafft, dass die uns dann trotzdem so halb fördern, so ein bisschen. Also es war eine clever Satz, eine Antragslüge, weil strukturell, von den eigenen Interessen stehen die, ne, aus. Gauck. Das funktioniert nicht, das sind Antagonismen. Es ist eine Not da, zu vermitteln zwischen Hauptdiskurs und sozusagen dem Drangsal. Ne? Alternativ, also wenn man sich nicht wiederfindet, dann halt irgendwie alternativ was bilden. Aber wird das ermöglicht? Also es ist eine Not da, aber wird das ermöglicht? Wird das unterstützt? Wird der Freiraum gegeben? Wird Geld dafür gegeben? Und wir müssen einfach auch sagen, von der Anträge, die wir geschrieben haben, mag sein, dass unser Anfang da verkorkst war, wir glauben nicht. Wir haben ja anderes Feedback bekommen. Dafür ist kein Geld da. Da gibt es wieder vom Land Geld, von den Parteinamenstiftungen, höchstens von den, also Gott sei Dank, von den Unis, die sagen, die Stuwas haben anderen Zugriff darauf, ja, auf diese Gelder, die müssen anders. Also, die sind nicht so gebunden, aber diese großen Institutionen, alle nein, und es ist nicht zu ernst gewesen. Zu radikal kann man ja auch sagen, blödes Wort, aber es funktioniert nicht. Die Not? Oder passt er nicht in eine Schublade? Ja, aber warum ist diese Schublade da? Man merkt, also... Naja, es ist ja nicht nur eine Schublade, es gibt ja einen ganzen Kriterienkatalog. Mhm. Und viele davon sind relativ banale, formale Kriterien. Also ich glaube, man neigt schon dazu, dann in so einer Situation eines abgelehnten Antragstellers da das auch so ein bisschen paranoid zu interpretieren. Wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass es da auch ein Problem gibt. Also bei dieser Art von Projekt, aber also polemisch, ich weiß gar nicht, ob du das Wort benutzen wolltest, aber du hast es eben benutzt. Polemisch steht keine dieser Institutionen euch gegenüber. Ich glaube auch nicht, dass sich irgendeine dieser Institutionen in irgendeiner Art und Weise gefährdet oder bedroht oder sonst wie fühlt. Ich habe vorhin gedacht, also bevor du das angesprochen hast, habe ich gedacht, ob nicht eigentlich die Konsequenz von so einem Projekt sein muss, dass man keine Subventionen beantragt und auch keine nimmt. Ich weiß, dass das blöd ist, weil irgendwie muss man es ja finanzieren, aber ich habe es auch nur gedacht. Aber ich sage es trotzdem nochmal, weil da gibt es halt so einen gewissen Widerspruch. Und die Begründungen für solche Förderungen waren nicht zu allen Zeiten gleich, aber es ist ja sehr offensichtlich, dass im Moment Kunst-Kulturförderung im Grunde zu einer sozialstaatlichen Maßnahme geworden ist. Und wenn ihr den Sozialstaat in dieser Form eigentlich prinzipiell in Frage stellt, dann und eigentlich was anderes wollt, dann ist das natürlich in der Tat ein irgendwie nicht auflösbarer Widerspruch, also inhaltlich. Das ist völlig klar. Und dann ist die Chance auch relativ groß, dass eben auch aus inhaltlichen Gründen das dann nicht, diese Förderung nicht finden kann. Also würde ich mal sagen. Aber es gibt sicher eine ganze Reihe vorgelagerter Kriterien, die es ganz einfach machen, das durchfallen zu lassen, weil es halt irgendwo so dazwischen ist, also wie Eva eben gesagt hat, weil es halt dann nicht so richtig in die Schubladen passt. Aber das wäre ja nochmal eine spannende Geschichte, wie finanziert man so ein Projekt alternativ, ne? So in fürs Tat, nächste Ding. Natürlich. Das ist auch glaube ich, klar. Also mein allergrößtes Fall. Problem. Also auf jeden Fall auch irgendwie eine große Aufgabe, würde ich mal sagen. So. Also alternative Modelle zu finden, weil es kann ja jetzt nicht sein, dass man nur in gewisser Weise diese Logik, diese Subventionierungslogik der goldenen, reichen Wohlstandsgesellschaftszeiten verlängert und dann damit im Grunde nur unterschreibt, dass eigentlich ein Großteil des Protests und Widerstands und der radikalen Formen eigentlich staatlich nur möglich waren, weil sie halt indirekt staatlich finanziert worden sind, weil es halt so einfach war, Arbeitslosengeld zu bekommen. So blöd es klingt, ja, aber. Aber ja, oder weil die Leute halt die Söhne und Töchter wohlhabender Eltern waren. Also irgendwie ist da ja schon mal auch was anderes gefordert. Ich meine, da gab es natürlich ja immer Ansätze, aber so richtig weit gekommen ist es ja dann doch nicht, weil ja zum Beispiel die Kunst ja dann erstmal zum großen Teil halt auf den Markt gegangen ist und alle irgendwie Geld verdienen wollten und so weiter, nur dass es halt dem wenigsten gelingt. Aber besonders viele Ansätze sozusagen für sich selbst zu sorgen, sehe ich jetzt auch nicht. Also die berühmten Produzentengalerien sind ja dann auch irgendwie sowas wie die Leipziger Schule, die als Produzentengalerie angefangen haben. Das ist eine recht schwierige Diskussion auf dieser Ebene, weil das, das prinzipiell, klar, ist das immer eine Affirmation, ja. Aber wenn ich mir jetzt beispielsweise, also ganz einfach, glaube ich, funktioniert es nicht. Wenn wir jetzt Künstlerinnen in Halle angucken, die nicht malen oder Skulpturen herstellen, die, also soweit ich sie kenne, gehen auf den Bau, machen also einen Haufen Krempel und alle 3 Monate entsteht etwas, weil es in der Regel nicht das, also kann eben nicht, es kann nicht verkauft werden, es ist unverkäuflich, geht gar nicht und so weiter, ja, also klar, nach Athen. Und hat aber eine hohe Qualität, nur es gibt, der Markt sozusagen ist da nicht das griffige Instrument dafür offenbar, also der Kunstmarkt. Ja, aber das meinte er. Also nicht mal der neue Kunstmarkt sozusagen. Und das, jetzt kann ich natürlich so jemanden, der ja kein Werk hat in dem Sinne, dass es sozusagen überregional und eine Bedeutung, klar, über nach 50 Jahren vielleicht, ja. Aber so jemand, der alle 2 Monate dazu kommt, überhaupt irgendwas anzufassen, da kann ja auch das andere nicht greifen, dass der sozusagen qua Namen in irgendeiner Weise bei einer Stiftung landet. Der kann als Stipendiat durch die Lande tingeln. Wenn er ein Kind hat, ist es schon mal schwierig und so weiter. Also das, ich weiß nicht, da fallen schon eine ganze Reihe von Kulturschaffenden raus aus dieser Logik. Man kann sagen, klar, ne, die müssten andere Finanzierungsmodelle finden. Na gut, aber ich meine, das war aber tatsächlich genau das, was ich meinte, dass ich es erstaunlich und irgendwie auch traurig finde, dass so vergleichsweise wenig Energie da reingegangen ist in den letzten Jahrzehnten, zu versuchen, sowas zu finden. Also es gab ja irgendwie so eine Explosion von Künstlertum, einfach Unmengen, und was die in Berlin alle tun, ist halt irgendwie früher waren es Webdesign-Büros, jetzt irgendwie Grafikdesign-Büros, irgendwie so Zwischenlösungen zu finden, aber letztlich Also außer es ist das klassische Modell, wir haben jetzt einen Freiraum, den nutzen wir, das gibt es natürlich immer noch viel und das ist dann halt irgendwie finanziert. Und ansonsten natürlich immer dann zu versuchen, die Ich-AG dann zu starten und irgendwie dann doch marktförmig zu werden und einen Kompromiss zu finden, der nicht ganz so scheiße ist wie, ich kann nur alle 3 Monate ein Kunstwerk machen, weil ich den Rest der Zeit mal loben muss. Und es gibt relativ wenige Versuche, jedenfalls nach meinem Wissen, da Netzwerke aufzubauen und alternative Finanzierungsmodelle und so weiter. Also selbst die Gruppen, die das dann so repräsentativ tun oder so, was weiß ich, so eine Gruppe wie eToy oder sowas, die eine Aktiengesellschaft imitieren und statt Kunst Anteile verkaufen, was ja vom Ansatz her interessant ist, machen das aber eigentlich nicht konsequent und letztlich werden sie natürlich von Pro Helvetia die ganze Zeit und von allen möglichen halt immer gefördert. So. Und darauf zielen die auch. Und also wir haben es ja auch versucht. Also erstmal so die Not muss man auch mal festhalten, dass man Geld haben muss für sowas. Ja? Also man muss sich entweder, wenn man sich engagiert, da das Geld herkriegen, darüber seine Lebensmittel zu kriegen. Ja? Also so einen guten, lukrativen Nebenjob hat bei uns keiner. Also die Zeit, seine Lebenszeit hat man so und so schon investiert. Aber auch alternative Modelle. Wir haben ja die Ehrendoktorwürde. Die wird permanent publik gemacht. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, es ist bis jetzt noch kein einzige, sind nur 25 Euro nicht ein einziger auf unser Projektkonto überwiesen worden. Also wir versuchen das schon, das ist 25 Euro auch nicht viel. Machen wir bekannt, Flyer aus Übertragung, über Überweisungsträger ausgegeben, kommt nichts. Also erstmal sonst so die Not, Geld haben zu müssen, also kann man sagen, klar, eine Staatsinstitution muss ja auch nichts finanzieren, was statt ist, aber ist ja schon ein Auswahlkriterium der Projekte, die überhaupt, also eingehen dürfen im Sozialen. Die anderen müssen sich irgendwie kümmern. Und dann merkt man aber dieses Kümmern, wie schnell das das im Sande verläuft. Ja? Also alternativ heißt dann immer trotzdem noch Geld haben zu müssen, das Geld organisieren zu müssen. Und es fließt. Also ein Engagement ist eben ganz, ganz selten wirklich zu trennen von Lebenserhalt aus meiner Sicht. Also in der Realität ist es ganz oft so, dass sobald es einen bestimmten eine bestimmte Stufe erreicht, wo also entweder sehr viel Zeit reinfließen müsste oder andere Ressourcen, wie jetzt heißen, man braucht einen Raum oder so, ja. Und man automatisch in Berührung kommt mit dem Markt, endet das in einer Verwischung sozusagen. Also ich kann gar nicht, deswegen habe ich vorhin diese Freiwilligenagentur ins Rennen gemacht, weil ich das ein ganz unglaubliches Konstrukt finde. In diesem Zusammenhang, also den ich erlebe, dass es einfach ganz schwierig ist, dass Leute überhaupt ihre Freizeit irgendwo hintragen, um wirklich ein Engagement sozusagen auf den Weg zu kriegen, weil sie in der Regel ja schon ausgelaugt sind. Oder aber deprimiert, weil sie sowieso nicht Bestandteil sind eines Erwerbslebens sozusagen. Und was sich daran äußert, dass man gar nicht zusammen ins Café gehen kann beispielsweise, weil das ja schon schwierig ist. Und war so ein Dinger. Und ich weiß nicht, ob man das so voneinander. Das ist halt schon ein Hauptproblem. Also das sozusagen diese quasi im Moment herrschende ökonomische Logik, ein Engagement in dem Sinne, in dem wir es jetzt diskutiert haben, schon marginalisiert. Also es unmöglich macht bei einigen Personen. Also die sehr wohl eigentlich diese und diese Antriebe spüren, aber der noch größere Antrieb ist eben, das und das abzusichern. Erstmal. Und dann kann man ja weiter gucken in 20 Jahren. Oder im Urlaub. Ja, da hatten wir halt geglaubt, dass wir irgendwie Möglichkeiten finden, wie wir zum Beispiel diesen merkwürdigen Widerspruch, also was heißt merkwürdig, aber den Widerspruch zwischen zum Beispiel Stefan und seinem Korax-Engagement, das unentgeltlich ist, soweit ich weiß, und dem Finanzamt, hätte ich ja gesagt, dem Arbeitsamt. Also wo. Ob es da nicht Möglichkeiten gibt, wie man sich gegenüber dem Arbeitsamt so bekloppt verhält, dass das eben. Es ist vielleicht auch naiv, ja, zu glauben, dass man sich darüber irgendwie einen Freiraum verschaffen kann, indem man irgendwie Möglichkeiten des Handelns auslotet zusammen und sagt, das funktioniert oder das funktioniert nicht. So. Aber das wäre vielleicht auch ein Projekt gewesen, was ich mit sehr viel Wohlwollen hätte betrieben und unterstützt. Ja. Also wie kann man gegenüber dem Arbeitsamt irgendwie was gültig machen, dass man zum Beispiel da eben wirklich arbeitet, ja? Gibt aber kein Geld. Was macht man da? Schenkt man da der Arbeitsamt-Tante irgendwie einen Kuchen, dass sie irgendwie zufrieden ist? Oder kommt man da besoffen hin? Oder Gibt es da irgendwie gefakte Bewerbungen zum Beispiel? Es gibt einen Ratgeber dazu. Siehst du? Das fehlt uns auch. So, wieder mal ein Wissenstransfer. Eine schöne Geste für diese Situation. Habt ihr noch nicht gemacht, die Analyse? In der Ableitung sozusagen dessen, was ihr schon gemacht habt, würdet ihr das jetzt im September starten? Wie würdet ihr das starten? Also ich bin, Sebastian, gar nicht kurzgeschlossen, selbst einmal. Das ist ja ein Statement, wenn Leute aussteigen, also sozusagen, beziehungsweise nicht in diesem Rahmen weiterarbeiten wollen, das ist ja was. Erstmal, wie viele Leute kommen? Ganz vorne angefangen. Wie öffentlich das ist. Wir haben ja unheimlich viele Klicks auf der Internetseite. Wir haben Kulturträger als Kooperationspartner. Wir hatten einen Monat davor die Faltblätter. Wir haben die Postkarten. Wir sind bei Korax, haben wir sozusagen auch da ein Publikum. Korax Magazin, wir waren im NZ mehrmals, wir waren im Art Magazin, wir waren im Neuen Deutschland, wir waren im Kulturfalter und so weiter. Wir waren zusammen im NZ. Und dann guckt, wie viel kommt. Also ist ja schon ein Statement. Also man, das kann man schon was ableiten davon. Ist anscheinend kein Thema. Es ist einfach nur mal, es ist scheiß nochmal kein Thema in dieser Gesellschaft, in diesem Ort, hier in Halle. Beziehungsweise es sieht keine Not oder es gibt keinen Freiraum, dass Leute hier so oder die wollen nicht, also weil sie geschafft sind von der Arbeit, was auch immer, ja, aber es ist einfach nicht möglich anscheinend. Was heißt nicht, man könnte es probieren, aber ich glaube, es ist ein Statement, dass sowas nicht stattfindet. Und hat anscheinend keine Not wirklich. Es ist kein breites Phänomen. Auch kein breites Bedürfnis. Und das sozusagen jetzt so idealisieren, dass man hier irgendwie schlecht kommuniziert hätte oder dass Leute vernebelt sind oder dass wir irgendwas an einem Format ändern müssen, das glaube ich nicht. Das würde nicht besser werden, das würde nicht anders werden. Das ist anscheinend kein Phänomen eines Angebotes, also es ist kein Problem, Angebot zu machen, sondern ich glaube, das ist woanders gelagert. Ich glaube dann tatsächlich, mittlerweile bin ich da auch radikalisierter, das ist sowas wie eine prinzipielle, also dass Leute da d'accord sind mit der Situation, die gerade existiert, dass sie von Herrn zum Beispiel von Herrn Gauck plausibel gemacht bekommen, warum es gut ist, so wie es ist, dass es Drangsal sein, oder von Du bist Deutschland, dass es nur an dir liegt, das zu ändern, dass es eigentlich sozusagen Deutschland, dass sozusagen die Diesseitigkeit der absoluten Freiheit ist, dass es gar keine Institutionen sind, die dir im Wege sind, gar keine Strukturen, auch die Marktwirtschaft ist gar kein Hindernis dir gegenüber deiner Entfaltung, sondern förderlich. Sie greift dir unter die Arme, um zu dir selbst zu kommen als Mensch. In dem Wettkampf, in der Konkurrenz. Das leuchtet den Leuten ja richtig ein. Selbst Hartz-IV-Empfänger sehen auch, sagen, ja okay, der Kuchen ist halt nicht groß genug, müssen wir warten. Also es ist kein, resignativ will ich dazu auch nicht sagen, aber das ist ja, kann man gerade kontrastieren. Man muss ja nur in die Wissenschaften schauen, nur ins Feuilleton schauen, nur gucken, was die Leute am Stammtisch sagen, was in der Familie gesprochen wird. Die sind total fit, was diese ganzen apologetischen Diskurse betrifft. Ja, und wenn sie es nicht sind, so wie mein Bruder zum Beispiel, der gerade wegrationalisiert wird in seinem Holzwerk als Ingenieur, auch total wirklich Idealismus ist weg und hat er auch nie gehabt und kann auch wunderbar, also wirklich extrem viel wissen. Aber es ist eben einfach eine scheiß Situation. Hat ein Kind zu Hause, kommt nach Hause, ist total fertig, das Kind schreit ihn dann nur noch an, so eine Stunde. Dann fällt er um 10 ins Bett, ist tot. Und das macht er irgendwie 4 Tage die Woche, weil er Kurzarbeit hat. Und also wenn ich dem mit mach was komme, dann, also da fühle ich mich ja selber blöd irgendwie, weil ich denke so, was willst du denn da noch machen? Also es ist einfach, da kann, also ist einfach nur so ein Praxisbeispiel. Ich hab auch größtes Verständnis dafür, dass man solche Dinge nicht angeht. Ich meine, wir sind auch wirklich gesegnet durch unsere merkwürdigen Viten, Stipendiaten von irgendwo gewesen, auch immer Zeit für so einen Quatsch. Und auch immer die Muße dazu gehabt, ja. Also wenn ich jetzt irgendwie, wie die Kollegen jetzt hier auf den Bau schuften gehen muss, ey, da habe ich so abends keinen Bock mehr. Da hau ich mir eine Kanne rein und guck's mir Fußballspiel an. Das ist völlig klar. Und das würde ich auch machen. Hätte ich keinen Bock auf irgendwie Weltverbesserung. Ich verstehe das total. Also es geht mir total auf. Und mein Bruder, wir haben uns darüber unterhalten, der ist echt fit. Das ist sozusagen angewandter Marxismus, ja. Also nie irgendwie theoretisch, aber der weiß halt einfach, wie der Hase läuft und was soll er machen? Irgendwie kotzt ab, aber naja. Ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch an der Organisation nicht. Für mich ist das eher so ein, also wenn ich jetzt, ich muss jetzt im Moment irgendwie aktuell Gott sei Dank keine Schlussfolgerung aus irgendwas ziehen, aber also für mich wäre 10. Geburtstag von Kurs. Ja, okay, ich mache das anders. Also für mich wäre jetzt eben eher die Erkenntnis sozusagen, dass es eben so eine generalisierte Form eben möglicherweise nicht tut, sondern eben unter den Bedingungen, unter denen Leute sind und ihr jeweiliges individuelles Manko empfinden, wenn es denn überhaupt da dies und jenes gibt, dass es dann eben auch diese speziellen Zugangsformen geben müsste, höchstwahrscheinlich. Und ob die dann kollektiv und an einem Ort und in einer XY-Form oder so, das glaube ich eben gar nicht mal so unbedingt, dass das so ohne weiteres geht. Außer bei eben der Kerngruppe, wo das ganz ähnlich gelagert ist, in einer ganz ähnlichen Zeit und Geld und sonst was für einen Horizont ausgestattet sind. Aber ich sehe das ja irgendwie bei uns auf der Baustelle, die werden jeden Tag bezahlt. Wie viele Stunden hast du gemacht, kriegst du das Geld. Das ist doch scheiße. Und dass die sich nicht da aufregen, ist mir klar, die regen sich natürlich innerlich auf, weil sie irgendwie, wie viel hast du jetzt, 8 Stunden heute und 5 Stunden gestern, da kriegst du so und so viel, na morgen brauchen wir dich nicht. So, ja, wem willst du das sagen? Der neben dir ist genauso in der beschissenen Lage. So. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Also, ja, es ist zwar schön und gut zu sagen, man braucht das erstmal nicht so und man kann sich das... Ich weiß nicht, ich finde das wie ein Bohren, wisst ihr? Also jetzt ganz konkret beispielsweise, weil du das gerade ansprichst, heute Nachmittag auf Radio Korax gab es eine Stunde zur Zukunft der Gewerkschaften, wo unter anderem auch die FAU und so weiter eingeladen war. Und dann hat sich Johannes Krause, glaube ich, zum ersten Mal mit jemandem von der FAU unterhalten müssen. Der Johannes Krause? Ja, ja. Und da das auch noch Halle-Forum ist, sozusagen, das also wo alle möglichen Leute auch lesen, mitschreiben und so, da hat das aber immer so eine Öffentlichkeit, dass Gewerkschaften eine Rolle spielen könnte und unter welchen Bedingungen und was ist. Also nochmal dieser Transfer von Erfahrung oder eben auch eine Art von Horizonterweiterung, der kann ja nur individuell passieren und anders bezogen aus meiner Sicht, nicht generalisiert wahrscheinlich, nicht universitär. Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Also aber klar, es bietet sich an, aber Gewerkschaften sagen ja auch, wenn die Arbeitgeber sagen, wir müssen kürzen, ihr könnt jetzt hier keine Lohnzuschüsse, selbst wenn es irgendwie gerade aufwärts geht, weil wir müssen ja wettbewerbsfähig bleiben, da machen die auch nicht viel. Ich meine, das ist Kosmetik. Also klar, die sichern auch Tarife gut, hier und da mal irgendeine gute Arbeit gemacht, aber teilweise wirklich gegen die Inflation noch. Also das, und wenn du die Zeitung liest, Deutschland ist das Land mit den, ich weiß es gar nicht, netto oder brutto geringsten Löhnen. Also die sind sozusagen noch geringer als... Es gab mal jemanden, der sprach von der heilenden Wirkung von Katastrophen. Ich glaube, dass, also nehmen wir mal dieses komische Fahrradwerk in Nordhausen, wenn es dann eben dicht gemacht wird und gar nichts mehr geht, also nicht Stundenlohn oder nicht Kurzarbeit, sondern nichts mehr geht, dann ist eben auf einmal auch eine Werksbesetzung eine Option. Und dann wird über ein Verteilersystem nachgedacht und so weiter und über Selbstverwaltung und auf einmal spielen auch Gewerkschaften eine Rolle. Selbst syndikalistische Gewerkschaften spielen auf einmal eine Rolle und so weiter. Also dann ist vielleicht da unterm Strich beim einen oder anderen der Leidensdruck, wirklich in eine Handlung zu kommen, nicht groß genug. Oder wenn du jetzt in Anführungszeichen von oben herab sagst, von einer Metaebene betrachten, naja, im Unterschied zu anderen Verhältnissen, die wir ja auch kennen, müsstet ihr das doch aber eigentlich empfinden, naja, dann kannst du ein Angebot machen und das muss dann aber wahrscheinlich individualisiert sein. Das ist aber auch eine Frage, die ich nicht sozusagen jetzt als erstes aufkommt, sondern es waren ja auch schon genau diese Sachen, 68, inwieweit die Arbeiter sich sozusagen selber organisieren müssen und nicht die intellektuellen Studenten da jetzt irgendwie sozusagen Redelsführer sind. Ja. Genau, das ist aber auch das Problemverhältnis, in dem wir immer noch sind. Ja. Als Elite so ein Angebot zu machen, ist die eine Sache. Und als, also ich meine, das kam ja heute schon mit Silvia. Und die Sache selber in die Hand zu nehmen, ist eine andere Sache. Das ist halt einfach mal beschissen. Ne? Und da, ja. Es ist, ja, es ist eine blöde Situation auf jeden Fall. Aber es geht doch darum, die eigene Sache selber in die Hand zu nehmen. Ich dachte, das wäre klar. In unserem Fall schon, aber wenn wir zum Beispiel meinen Bruder oder so, was willst du dem anbieten? Ja, aber ich verstehe diesen Bogen jetzt gar nicht. Also, weil da kommt man ja sofort in die Depression. Also ich meine, das eine ist natürlich schon so eine Frage, also weil du eben gesagt hast, irgendwie alle finden es gut. Ich weiß nicht, ich glaube, dass der Anteil der Leute in dieser Gesellschaft, die das eigentlich scheiße finden, immer größer wird. Aber ich meine, da gibt es halt in Frankreich diese berühmten, nicht zuletzt ja von Bourdieu irgendwie mit zumindest PR-mäßig unterstützt, ich weiß nicht, inwiefern der wirklich aktiv war, Versuche, die Arbeitslosen als neues Proletariat sozusagen zu agitieren. Und das ist ja anscheinend irgendwie, hat auch nicht so richtig funktioniert, aber nichtsdestotrotz wäre es vielleicht, wenn man schon nachdenkt, also wer ist betroffen und so weiter und wer könnte und sollte vielleicht auch diese Art von Selbstermächtigungsdiskurs mitführen, wie man an die Leute rankommen kann. Aber trotzdem finde ich, erstmal geht es doch in erster Linie darum, dann selber da auch dabei zu bleiben und das halt dann sich dann auch halt entsprechend konsequent danach zu verhalten. Aber was meint ihr das jetzt ganz konkret? Also ja, zum Beispiel eben weiter zu, also erstens darüber nachzudenken, was sozusagen die nächste Form irgendwie dieses Dings oder eines eben dann etwas anders formulierten nächsten Projekts sein könnte oder eben aber auch sowas wie über alternative Finanzierungsformen nachzudenken und das dann auch auszuprobieren, diese berühmten Sachen, alternative Lebensformen auszuprobieren, was weiß ich, halt nicht zu sagen, das ist jetzt gescheitert und dann, naja, was soll's, ist zwar blöd, aber weil der Punkt. Ich meine, ihr seid im Zweifel privilegiert genug, dass euch der Weg in die Gesellschaft schon irgendwie offen steht. Und dann stellt sich das Problem auch nur noch theoretisch. Aber wenn sich's praktisch stellt, dann ist auf jeden Fall so ein. Aber die Gesellschaft sind wir doch alle, Alexander. Der Weg. Nee, Quatsch, ich wollte das jetzt nicht disqualifizieren, tut mir leid. Nee, ich glaube, sehen wir auch gar nicht, also was der Steffen gesagt hat, so das Resümee, seh ich jetzt sozusagen mit der einen Seite klar auch schon so, dass man die Schlüsse draus ziehen muss, aber auf der anderen Seite schon, dass man gerne da an dem Feld weiter ackern will, das ist klar. Also für mich jedenfalls hätte ich Lust drauf, nochmal so ein Ding in irgendwie abgewandelter Form, weiß ich jetzt nicht. Steffen, haben wir auch noch nicht drüber geredet, aber ich würde erstmal noch klar, was ist das passiert hier? Ist das, wie kann man das einordnen und wie bewerten? Ja, ja. Das fehlt. Und klar, Risiken, also gescheitert ja in dem Sinne nicht, ist ja ein Ertrag rausgekommen. Ne? Die Beobachtung halt, wie passiert sowas, was das Feedback, ist ja kein Scheitern, das ist ja, ein Fundus an Empirie. Ja? Kann man interpretieren jetzt? Kann man nochmal Interviews führen mit den Leuten, warum? Und aufhören, na klar, überhaupt nicht. Also ich würde auch nicht sagen, man kommt da ran und das ist nur eine theoretische Not. Das ist ja nicht sozusagen Gaudi von uns gewesen, theoretisch. Das ist da ganz, also fußt ja auf richtig praktischen Nöten. Also zum Beispiel, dass man Geld haben muss. Das tyrannisiert mich jeden Tag. Das nervt mich. Gestern wieder ein Brief vom Finanzamt. Permanent. Diese scheiß Briefe, ja. Das nervt. KSK will wissen, meine KKH will es wissen, die Uni will es wissen. Also es nervt. Und letztendlich muss ich Geld trotzdem haben. Also nicht nur die Stellungnahme permanent zum Geld, sondern ich muss dann auch noch Geld haben. Also das erstmal, das ist ja auch nicht sozusagen nur ein theoretisches Problem. Also wir theoretisieren unser Problem, ja, klar. Aber das haben wir ganz praktisch. Ja, das habe ich, nee, das hat, das hab ich schon verstanden. Ja, aber das genau meinte ich ja, dass die, also wahrscheinlich die basalste Form, sich dieser Aufgabe zu stellen, darin besteht, das Problem weiterhin ein Problem sein zu lassen. Ja, weil man könnte ja auch das finanzielle Problem lösen, indem man halt einfach anfängt, zumindest versucht, also das kann natürlich scheitern, aber versucht anzufangen, irgendwie sowas wie eine normale Karriere zu machen. Das meintest du mit Weg in die Gesellschaft? Ja. Ja, aber hab ich richtig. Das oder wieder, indem man sich halt sonst wie arrangiert. Ja, so. Aber das ist ein Arrangement, das setzt dir ja das Urteil nicht außer Kraft. Das ist wie Maschinenstürmer, ja. Das, die, sozusagen die unmittelbare Repräsentation und das Werkzeug meiner Ausbeutung ist mal kurz zur Seite geschafft, ändert das System nicht, ja. Da kommt eine neue Maschine, die ökonomische Verwertung ist immer noch da. Ist ja auch so, okay, jetzt habe ich einen Nebenschauplatz sozusagen erstmal kompensatorisch gelöst, ja. Jetzt habe ich irgendwie einen guten Job. Setzt ein Urteil nicht außer Kraft. Das ist ein funktionales sich einfinden, aber nicht ein theoretisches. Also ja, aber da hat er ja genau diesen Spannungsbogen gesehen. Dann machst du es ja nicht mehr. Eben. Dann bist du nicht mehr sozusagen an der Front. Ja, aber ich weil muss du nicht zum Beispiel dann so viel, weil du so viel arbeitest, zum Beispiel, ja, oder dass du überhaupt nicht, keine Zeit mehr hast, das Job zu tun. So viel Ertrag abschmeißt, dass ich tatsächlich in der Freizeit auch eine Freizeit habe. Nein, das war das Ideal. Freizeit gibt es doch heutzutage nicht mehr, auf jeden Fall nicht für Leute, die in den Bereichen arbeiten, in denen wir wollten ja ein Thema Abend noch machen zur verfügten Zeit, ja. Also das sozusagen die Das also, können wir ja beide mit dem Mikrofon da machen. Ja. Gleich. Silvia, vielen, vielen Dank. Ja. Und bleib in Kontakt. Du wirst dann genötigt, auch zum Festival zu kommen. Gut. Und ein Bier zu trinken mit Alkohol. Bezahlt. Dann mache ich das auch. Die Kunststiftung lädt dich ein. Ciao. Okay. Bosian. Hier gibt es auch noch so ein anderes materielles Problem. Das Bier ist alle. Ja, wir haben noch überlegt, ob wir welches kaufen. Und ich dachte, aber es wird nicht so viel getrunken. Vielleicht, der Vorschlag wäre natürlich irgendwie, dass wir es verlagern vielleicht. Also in eine Lokation, wo es Bier gibt. Wenn das gewünscht wird, dann wir sind ja total basisdemokratische. Zeigt mir Engagement. Damit ist die Runde schwarz aufgelöst. Ja, also, oder hält's kurz, dann mach ich's auch.